Ich glaube, dass das Ganze ein Kommentar auf dieses kapitalistische, sehr amerikanische kapitalistische System ist. Jetzt wird's tiefgründig. Johannes. Ja. Weißt du, was Castoreum ist? Nein. Es wird auch Bibergeil genannt. Oh nein. Das ist ein Sekret. Ja. Das Biber ausstoßen, und zwar aus so einer Art Hodensack, den sie hinten hängen haben. Der wird vor allem benutzt, um das eigene Revier zu markieren. Ja. Und um Familienmitglieder von anderen Bibern unterscheiden zu können und um andere Biber abzuwehren. Ja, ja, ja. In den USA werden Biberfarmen gehalten, wo die Tiere betäubt werden und das Castoreum bzw. Bibergeil extrahiert wird. 136 Kilogramm pro Jahr. Was? Und wozu wird es benutzt? Um andere Biber anzulocken? Als Geschmacksverstärker. Nein! Oh! Dieses Sekret, das der Biber gegen seine Feinde ausstößt, hat angeblich einen Vanillegeschmack oder Vanillegeruch, wird unter anderem eingesetzt in diversen Nahrungsmitteln oder in Parfum. Die Möglichkeit, dass du Bibersekret geschmeckt hast, im Laufe deines Lebens. Ich höre dich nicht, ich höre dich nicht. Vor allem, wenn du auf sowas wie Vanillemilch und so stehst, ist durchaus gegeben. Und damit Scheiße. Herzlich willkommen, liebes Publikum, zum Muss-man-sehen-Podcast, wo wir uns heute an den witzigsten und schönsten Funfacts über Biber entlanghandeln, um über den Sensationserfolg, man kann es nicht anders sagen, Hundreds of Beavers zu reden. Ja. Der in diesem Jahr 2025 auch in Deutschland im Kino anläuft. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, guckt euch wenigstens 10 Minuten davon an, damit ihr wisst, wovon wir reden. Ja, Hundreds of Beavers, der schon 2022 veröffentlicht wurde, der Jahre zuvor, 2019, 2018 gedreht wurde. Ja, und der einfach einen wahnsinnig krassen Festival-Run hatte. Und ich muss aus eigener Erfahrung sagen, also was jetzt so große Filme betrifft, die machen das anders. Die haben einen anderen Festival-Run und eine viel schnellere Auswertung im Kino. Aber du willst möglichst lange als Indie-Regisseur mit ganz kleinen Filmen die Festivals mitnehmen, weil da die ganzen Kontakte geknüpft werden und so weiter. Und wenn du dann schon zu früh anfängst, bei Amazon oder sowas irgendwas hochzustellen und zu veröffentlichen, dann wollen dich die Festivals nicht mehr. Deswegen hat es einfach ewig gedauert, bis dieser Film endlich mal in die Kinos gekommen ist und wir in den Genuss oder Nicht-Genuss, je nachdem, gekommen sind, diesen Film zu sehen. Ein Indie-Projekt im wahrsten Sinne des Wortes, mit unglaublich niedrigem Budget von 150.000 US-Dollar gedreht. Ja. Mittlerweile hatte das locker reingenommen, über 1 Million am Box-Office. Geil. 2022 hat er seine Premiere auf dem Fantastic Fest und in Kanada. Und genau, dann gab es Angebote von Streaming-Services, die gesagt haben, mach doch eine vernünftige VOD-Auswertung. Und Regisseur Mike Cheslick und sein Partner in Crime, Ryland Hughes, der die Hauptrolle spielt, haben gesagt, nee, wir wollen, dass das Ding im Kino läuft, weil das ist ein Kinofilm. Ja, ja, und was das für ein Film ist, das erzähle ich jetzt am besten einmal ganz kurz. Okay, erzähl mal. Und das ist gar nicht so einfach, weil normalerweise bei sowas sagen wir immer sehr viel zum Inhalt. Und das können wir an dieser Stelle relativ abkürzen, weil es inhaltlich weder besonders breit noch besonders tief wird. Und sie ist auch einfach nicht das Entscheidende, ob man den Film überhaupt sehen möchte. Also ganz kurz zum Inhalt. Es geht um Gene, der ein Apfelweinimperium hat, das allerdings bei einer riesigen Explosion zugrunde geht. Und plötzlich findet sich dieser Gene im erbarmungslosen Winter im amerikanischen Norden wieder und muss dort zuerst ums Überleben kämpfen. Er wird schließlich Lehrling bei einem erfahrenen Trapper und beschließt nach dessen Tod, die titelgebenden Hunderte von Bibern zu fangen, um die Frau seiner Träume heiraten zu können, die Tochter eines grimmigen Pelzhändlers ist. Und das war's auch schon. Aber das Wesentliche, was bei diesem Film im Zentrum steht, ist eben nicht seine Geschichte, sondern seine Inszenierung. Ein schwarz-weißer Stummfilm, vollgepfropft mit Cartoon-Sounds und albernen Gags. Die Tiere, egal ob Biber, Hase, Hund, Wolf oder Pferd, werden von Menschen in billigen Tierkostümen gespielt. Von der Action orientiert an klassischen Slapstick-Komödien und Looney Tunes-Cartoons. Von der Ästhetik inspiriert von expressionistischen Stummfilmen und dem Experimentalfilmregisseur Guy Madden. Von der Struktur angelehnt an Videospiel-Crimes. Okay, also ganz unabhängig von der Qualität und auch ganz unabhängig vom Remix-Charakter ist das wahrscheinlich der originellste Film der letzten 10 Jahre. Also ich habe sowas in der Form auf jeden Fall noch nicht gesehen. Du, Johannes? Nein, sowas in der Form habe ich, Moment, vielleicht auf YouTube. Buch. Es ist ein YouTube-Film. Ein YouTube-Film in Überlänge. Und das sagt der Regisseur selbst und ich muss ihm recht geben, auch wenn ihm alle anderen immer wieder widersprechen, weil sie sagen wollen und ihm Honig ums Maul schmieren wollen, weil er so tolle Arbeit geleistet hat. Und das hat er auch, dass das ein legit Kinofilm ist. Ich habe ihn im Kino gesehen. Ich habe ihn ein zweites Mal zu Hause gesehen und ich hatte zu Hause viel mehr Spaß als im Kino. Ah, das ist interessant. Okay, ich habe ihn nicht im Kino gesehen, sondern nur zu Hause. Ja. Und ich hatte auf jeden Fall auch viel Spaß an dem Film. Ja. Ich glaube, es ist ein Film, wo wir komplett andere Sachen lieben. Wahrscheinlich. Und das ist ganz spannend, weil um vielleicht so meine Genese beim Gucken dieses Films kurz Revue passieren zu lassen. Ja. Ich habe in den ersten 20 Minuten gedacht, wow, ist das originell? Mhm. Krass und was für viele Ideen und so weiter. Und scheiße, ich finde den nicht lustig. Ja. Fuck, ich finde den nicht lustig und das macht mich richtig fertig, weil ich will diesen Film lieben und ich will diesen Film lustig finden und ich liebe eigentlich alles, was damit zusammenhängt, aber ich kann nicht lachen. Vielleicht haben wir genau die gleiche Genese, Plur. Vielleicht haben wir die. Was bei mir aber auch unter anderem auch damit zusammenhängt, dass ich nicht der Physical Comedy Mensch bin. Ich finde Physical Comedy nicht lustig. Ich bin auch kein Experte auf dem Gebiet, das bist du. Das heißt, wenn du sagst, du findest es nicht lustig, das ist nochmal ein deutlich härteres Urteil. Ein anderes Urteil vor allem. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, tatsächlich über Stummfilm und Stummfilmgenese und Slapstick-Comedy zu reden, weil Slapstick einfach nicht Slapstick ist und Slapstick in den 20ern was anderes bedeutet, als wenn Ben Stiller Slapstick macht oder auch, wenn dieser Film Slapstick macht, was er macht in Anlehnung an ganz viele Stummfilmstars, zumindest erklärtermaßen. Und darüber werden wir ganz viel reden müssen. Auf jeden Fall. Und natürlich auch, also Stummfilm ist das eine und Cartoon ist das andere. Mhm. Weil der Slapstick, den er macht, es wurde sehr viel mit Greenscreen gearbeitet. Das ist die ganze Zeit übertrieben. Es ist viel auch dieses Cartoon-Ding, dass Figuren Dinge überleben, die sie eigentlich nicht überleben dürften. Mhm. Weil sie werden durch die Gegend geschleudert, fliegen meilenweit und ähnliches. Ich habe dann aber nach den ersten 20 Minuten hat der zweite Teil des Films begonnen. Man kann den Film meiner Meinung nach echt ganz gut so in verschiedene Sektionen unterteilen. Und wir haben zum einen dieses Survival-Ding, was auch als Parodie auf Survival-Filme gedacht war. Total. Irgendwo habe ich gehört, wie war das? Das Ganze ist eigentlich am Anfang, vor allem The Revenant trifft Looney Tunes. Ganz, ganz genau, ja. Und dann kommt irgendwann diese Videospielhandlung. Mhm. Und die hat mich voll gecatcht. Das auch. Und das liegt daran, ich bin Videospieler und es gibt bestimmte Sachen, die ich an Videospielen mag. Und das sind vor allem Exploration und Progression. Ja. Und das ist genau dieser Film dann, weil wir haben hier voll die Videospielhandlung. Wir haben diesen Typen, der seine Trapperkarte zeichnet und sich verbessert. Und from Zero to Hero. Und ich muss sagen, ich bin kein großer Videospieler. Und trotzdem ist das die Story, die mich interessiert hat. Wo ich dann irgendwann gemerkt habe, aha, okay, hier ist wirklich ein Film. Hier ist wirklich was. Ich kann hier, es ist ein langes Let's Play. Ja. Und zwar von einem Let's Play, von einem Game, wo wirklich auch, wo man gerne dranbleiben möchte tatsächlich. Wo man auch vorausfinden möchte, okay, wie ist die Physik des Games? Wie funktionieren die Gegenstände, die man findet, miteinander? Das schönste Beispiel, dieser Baseballschläger, den er in der Hand hat und die Biber. Sobald der Baseballschläger, egal in welcher Härte, den Biber trifft, stirbt der Biber. Ja. Also es hat nichts damit zu tun, dass man da ordentlich draufhaut, sondern es ist einfach nur, die Physik, die Logik des Spiels sagt, Baseballschläger und Biber heißt, du hast eine Beute. Ja. Und so, diese Art von Logik geht den ganzen Film durch. Und das finde ich tatsächlich als Erzählstruktur ganz geil. Ich möchte gerne ein kleines Zitat reinhauen, um zu erklären, was ich vielleicht nicht so lustig fand am Film. Der Vater von unserem Regisseur hat Musik beigesteuert. Ja. So Country-Zeugs oder den ersten Song, womit der Film startet, den Apple Wine Song. Den ich tatsächlich ganz gut finde. Aber was er sagt ist, I think the proudest part, ne, ich wiederhole, proudest part is both songs from Lake Michigan Monster, das ist der Film davor, und Hundreds of Beavers, I was able to get the word fart in both songs. Und da ist er wirklich sehr stolz drauf. Ja. Und das fasst so ein bisschen den Humor des Films zusammen. Ja, auf jeden Fall. Und nach 20 Minuten, wie du sagst, man hat es 20 Minuten geil gefunden und dann denkt man irgendwann, es ist halt Fart-Joke nach Fart-Joke. Also es sind nicht alles Furz-Jokes, aber es sind alle irgendwie in diesem Generationenhumor, finde ich. Und dieser Humor dieser Generation zündet bei mir eben nur ein paar Mal. Ah, das ist ganz interessant, weil das ist nicht das, was ich nicht witzig fand. Also ich bin ein großer Fan von Fartjokes. Ich finde, das okay, ist ja. einfach ein Genre, das viel zu wenig beachtet wird. Ja, auch ja. im heutigen Kino. Mhm. Ich finde, jeder gute Film sollte mindestens einen oder zwei Fartjokes ja, haben. Ja, ja, ja. Donnie Darko hätte wirklich gewonnen, wenn da mehr Fartjokes auf jeden Fall, ohne jeden Zweifel. Schindlers Liste auch wahrscheinlich. Ja, definitiv, ja. Ich sehe halt auch wirklich ganz viel diesen Humor, den ich kenne, aus Looney Tunes. Und dann denke ich so, ja, okay, wir haben die Biber, die irgendwas kaputt machen. Mhm. Wir haben ihn, wie er in Löcher fällt. Das ist ja wirklich Looney Tunes. Total. Wenn er am Anfang bei diesem Survival-Ding gegen die Hasen unterwegs ist. Er versucht, die Hasen zu schlachten irgendwie und baut dann Fallen. Und ganz klassisch wie Roadrunner und Coyote gehen die Fallen schief und er wird Opfer von seinen eigenen Fallen. Ja. Und dann denke ich, okay, ich sehe hier den Looney Tunes-Humor. Genau. Und in meinem Kopf spielt sich ab, ja, ich lache gerade nicht. Warum lache ich nicht? Naja, weil ich bei den Looney Tunes auch nicht lache. Hm. Und das sind ja wirklich ganz viele so ganz traditionelle Anknüpfungen. Ja, ne? Dieses, zum Beispiel diese Repetition, dass er in diese Löcher reinfällt ständig. Ja, ja, ja. Oder dass er irgendwann pfeift, weil er sich über irgendwas freut. Und dann kommt dieser Running Gag mit dem Specht, der ihm immer wieder auf den Kopf schlägt. Und er pfeift dann so und denkt, oh shit, und jetzt kommt wieder der Specht. Und wir wissen, dass er kommt. Und dann wird das ein bisschen variiert. Genau. Aber das gehört so auch zur Physik des Games dazu, muss man sagen. Das ist einer der Punkte, die gar nicht nur Looney Tunes sind. Die eingeführt werden als Looney Tunes Gag, aber die dann später wichtig für die Physik des Games sind. Weil er die dann auch später für sich zu nutzen weiß, diese Sachen. Ja. Und ich lache bei diesem Film überhaupt nicht, ne? Das ist total krass, weil ich mochte diesen Film, aber ich habe nicht gelacht und das ist einfach so, weil ich sehe auch wirklich den traditionellen Slapstick drin, denke, ja, okay, traditioneller Slapstick, um mich zum Lachen zu bringen, muss der extrem viel leisten und zwar in der Flughöhe von, ich lache auch bei Chaplin nicht. Und ich lache halt auch bei Bugs Bunny nicht. Und dann ist halt schon so die Frage, wo du sagst, okay, was gibt's da überhaupt noch, was besser ist? Weil wenn du so einen Goldstandard hast, dann sind's halt die. Aber wir werden drauf kommen. Wir werden rausfinden, warum manche Slapstick-Sachen dich vielleicht dann doch catchen. Bei Buster Keaton haben wir das nämlich besprochen. Ne? Wenn es jetzt um Sherlock Jr. geht zum Beispiel. Ja. Der war großartig. Aber auch da zum Beispiel, bei Buster Keaton ist es halt auch nicht, bei Sherlock Jr. zum Beispiel ganz konkret, ist es nicht die Slapstick, die mich catcht, sondern es ist die Melancholie. Es ist die technische Raffinesse. Das sollten wir uns merken, das kommt später im Gespräch nochmal ganz, ganz hart zum Tragen. Und in diesem Film ist es halt auch nicht der Humor, sondern es ist zum einen eben die Videospielstruktur. Ja, genau. Und dann vor allem die Action. Ab einem gewissen Punkt vor allem die Action in ihrer bizarren Überzeichnung. Ja. Und es wird so, also wenn über diesen Film geredet wird, sagen immer alle ganz viele, natürlich logischerweise Looney Tunes und klassische Stummfilme. Und dann sehe ich diese Action und denke, okay, da ist aber auch ganz viel so dystopisches Bildmaterial drin. Auch gerade weil es alles so dreckig ist, verrauscht, alles in der Post gemacht, auch um zu kaschieren, dass sie halt nicht das Budget hatten, um eine geile, überzeugende Technik zu machen. Hattest du zwischendurch auch, wo du gerade dabei bist, das Bedürfnis oder die Hoffnung, dass der Film jetzt in einen Horrorfilm überträgt? Ja! Und es fühlt sich ganz oft so an. Und echt? Es gibt auch diese Momente. Krass, Mann. Wenn er mit dem Trapper unterwegs ist und die Hunde Stück für Stück von den Wölfen gerissen werden, dann haben wir diese Horrorfilmmusik. Dann haben wir klassisches Universal-Horrorkino. Ja, total. Sie reiten durch die Nacht, es ist dunkel, der Wind weht und du hast die Augen in der Dunkelheit, die starren. Auf jeden Fall, das ist auch mit drin. Sogar schon früher, als er irgendwo in einer Höhle gefallen ist und dann so hochguckt und man nur diesen Ausschnitt sieht. Ja. Und da denke ich den, oh, jetzt komm, mach den Swing und mach einen Horrorfilm draus. Aber macht er halt nicht. Aber es reicht halt, weil, also es gibt einfach immer wieder diese bizarren Momente, die natürlich, die mit Humor gebrochen sind, aber die trotzdem nicht Unwohlsein auslösen, das ist zu viel, aber die einfach so irre sind. Mhm. Auch dieser Biberdamm, in den er nachher geht, dieses technische Monstrum. Mhm. Und dann siehst du plötzlich, die Biber arbeiten daran, sich in den Weltraum zu schießen. NASA, sie bauen ihre eigene Biber-NASA. Und sie haben einen Gerichtssaal und er wird dann der Albtraum eines jeden Jägers. Aha. Er wird von den Tieren, die er gejagt hat, vor Gericht gestellt. Ja. Und sie haben die Beweise da liegen und du denkst, oh shit, sie haben recht. Ja, natürlich. Er ist das Monster. Ja, natürlich, er ist das Monster. Und das sind auf jeden Fall ganz viele Tropes drin, über die auch, ich habe jetzt sehr viele Podcasts gehört, auch sehr viele Interviews mit dem Regisseur, der einmal durch alle Podcasts getingelt. Ja, so großartig. Und es macht Spaß, ihm zuzuhören. Auf jeden Fall. Und man gönnt es ihm auch. Ja, also ganz unabhängig davon, dass der Film manchmal holprig ist und dass man manchmal das Gefühl hat, das ist nicht perfekt. Ja. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, ich habe ganz viele Podcasts gehört und sie reden wenig darüber, wie dieser Film auch inspiriert ist von Experimentalfilmen, von Horrorfilmen, von Bizarrerien, vom Kino des Surrealismus und von auch wirklich vom expressionistischen Stummfilm und so weiter. Aber das macht er selbst auch nicht so richtig. Nein. Der Regisseur redet auch nicht darüber. Und ich frage mich, warum? Was ist los? Ja, sie sagen, immer mal wieder sagt er Guy Madden, dass der eine Inspirationsquelle ist. Und das sehe ich total. Und Guy Madden ist ein Experimentalfilmregisseur und der ist inspiriert von den klassischen Stummfilmen. Hm. Das heißt, es kann tatsächlich auch so eine Inspiration zweiter Ordnung sein. Okay, ja. Weil ich meine, hey, wir haben hier echt junge Leute, ne? Die sind, keine Ahnung, mit 20 oder so. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, habe ich das nicht rausgesucht. Die fertig mit dem Studium so irgendwie. Okay, okay, gut. Und das heißt, die haben vielleicht auch tatsächlich, sind eher damit groß geworden und kennen wahrscheinlich als Filmnerds die Inspiration davon, aber haben vom Gefühl her eher eine Verbindung zu den Regisseuren. Guy Madden hat in den 90ern gedreht und 2000ern. Ja. Haben die Inspiration eher aus der Epoche, die Inspiration aus der vergangenen Epoche hatte. Okay, ergibt Sinn, natürlich. Aber nochmal, ich finde, es ist ein Remix-Film, ne? Also du hast YouTube schon gesagt, es ist ein Film, der ganz viele Inspirationen nimmt. Hm. Und doch finde ich, es ist so, er spielt so mit den Inspirationen, dass es krass originell rüberkommt. Und das ist das, was für mich den Anfang, wo ich ein bisschen auch denke, ach, der Humor nervt mich auch teilweise, wo ich durchgetragen werde, weil ich denke, ja, ich sehe hier Millionen von Ideen und das ist einfach geil. Ja. Einfach an und für sich so ein Ideenreichtum. Ich glaube, was am Anfang catcht, ist die grundsätzliche Art und Weise, das zu machen. Selbst wenn es nicht der Humor ist, will man dranbleiben. Und dann im Laufe des Films hat jeder Gag, also nicht jeder, aber fast jeder Gag, der irgendeinen Aufbau hat, nochmal ein Payoff und nochmal ein Payoff. Ja. Alles ergibt tatsächlich am Ende nochmal in einem Kreisschluss Sinn. Und das finde ich sehr, sehr gut an dem Film, dass er wirklich alles, was er so aufbaut, was sehr random wirkt am Anfang, tatsächlich wieder auftaucht und was macht. Ja. Und das ist so ein bisschen das Argument für mich für einen tatsächlichen Kinofilm. Und andere Sachen sprechen für mich wieder dagegen so ein bisschen, aber es ist vielleicht auch Blödsinn, das wirklich so einsortieren zu wollen. Es ist ja auch so ein bisschen die Art, wie der Film entstanden ist, ne? Also Mike und Ryland, die beiden sind, die zu den Interviews sind, erzählen sehr gerne darüber, wie der Film entstanden ist. Unter anderem ein Zitat von ihnen: Du brauchst einen Küchentisch, wenn du den Film drehen willst. Wenn du so einen Film drehen willst, brauchst du einen Küchentisch. Du musst nämlich brauchst nämlich irgendwas, wo du deine Ideen ausbreiten kannst. Ja. Die haben ihr Storyboard so entworfen, dass sie Ideen gesammelt haben und die dann irgendwie teilweise zusammengeklebt haben und sowohl in die Prä- als auch in die Post-Production unglaublich viel Arbeit gesteckt haben. Ja, ja, ja. Und die haben auch in die Dreharbeiten viel Arbeit gesteckt, ne? Also die haben 2 Winter lang gedreht. Ja. In Wisconsin oder wo war das? Im Norden. Im Norden. Aber auch wirklich harte Winter und die haben gesagt, das waren Minusgrade. Der Kameramann hat teilweise auf der Metallleiter oben bei Minusgraden balanciert und die Kamera gehalten und ist da fast festgefroren. Also ohne diesen Kameramann hätten sie es wohl nie geschafft, weil der schon auch akrobatische Fähigkeiten hatte. Die waren zu 6. 6 Leute am Set. Und dann sagt Mike noch so im Nebensatz, naja, und eigentlich das Core-Team, das waren vielleicht doch eher 4. Und die hatten auch 6 Bieber-Kostüme. Genau. Und ist ja jetzt aber Zufall, weil sie haben nämlich nur 3 Leute in diese 6 Kostüme gesteckt. Ja. Aus dem chinesischen Shop wahrscheinlich tatsächlich Temu oder. Oder irgendwas in der Richtung, ja. So, und dann die Billigkostüme, die sie ein bisschen bearbeitet haben, hatten davon 6 Stück und hatten 3 Personen, die sie in diese Kostüme gesteckt haben. Alles Kumpels von den Leuten. Also ja, niemand, der irgendwie groß beim Film Karriere gemacht hätte oder sowas, sondern einfach nur Leute, die sie halt kannten. Ja, und dann hatten sie aber immerhin einen Stunt-Koordinator und einen Fight-Choreographer, das war John Trey. Damit sie sich nicht verletzen, weil es durchaus ein paar Stunts gibt, sieht man den Film auch an, wo man denkt, okay. Und das ist jemand, der Ahnung hat, ne? Der hat viel mit Kung Fu und so, kennt sich wirklich aus. Ja, ja. Und der ist auch bei den Roadshows damit unterwegs gewesen und ist im Biber-Kostüm aufgetreten. Die haben diesen Film gezeigt und haben dann ein bisschen Biber-Action gezeigt. Und dann war es er, den sie in das Biber-Kostüm gesteckt haben, damit er live auf on stage diese Action ein bisschen nachspielen kann. Das hast du am Anfang kurz gesagt, ne? Sie wollten nicht einfach nur on demand irgendwo im Internet landen, wo sich keiner dafür interessiert. Nein, sie wollten wirklich ins Kino und sie haben die Roadshow genutzt, um ein bisschen mehr Bass zu generieren, so ein bisschen Rocky Horror Picture Show mäßig die Filmvorführungen ja. zu unterfüttern mit irgendwelchem Scheiß. Man wirft irgendwas, die Biber kommen zwischendurch mal und machen irgendwelchen Scheiß am Anfang, am Ende zwischendurch und dann ist das irgendwie so ein Happening. Und das war sehr erfolgreich, das Ding. Und das glaube ich auch, ne? Wie gesagt, ich habe den Film nicht im Kino gesehen, aber nachdem ich den Film gesehen habe, dachte ich, das ist ein Film für eine Crowd. Total. Du willst Leute da sitzen haben, du willst die jubeln haben, du willst auch das Zeug gegen die Leinwand geworfen werden, du guckst diesen Film und du kannst dir direkt vorstellen, was dass alle mitpfeifen, wenn gepfiffen wird, dass Geräusche gemacht werden, der Sound ist total irre. Ja. Es ist ein Stummfilm, aber es ist kein Stummfilm, der auf Musik basiert, sondern hauptsächlich auf Soundeffekte. Mhm. Sie hatten die Soundeffekte auch teilweise vorher, bevor sie die Szenen gedreht haben. Ja. Und dann ganz viel verschiedene verrückte Sachen, die halt permanent im Film abgespielt werden, sich wiederholen. Ja. Es kommen neue hinzu. Mhm. Und das ist schon so... Ja, das hat diesen Event-Charakter. Ja, total. Ich glaube, das hat geholfen. Und auch Fürsprecher haben geholfen, muss man sagen. Der Typ, der eine von den Daniels, die Everything Everywhere All at Once gemacht haben, der hat gesagt, das, liebe Leute, ist die Zukunft des Kinos. Ich weiß nicht genau, ob ich das ein bisschen übertrieben finde. Aber es macht total Sinn, dass die Daniels das sagen. Natürlich, total. Und es ist schön, wenn du dann jemanden hast, der wirklich auch öffentlich und jedem, der es nicht wissen will, erzählt, dass der Film geil ist. Das bringt natürlich nach vorne und ich gönne ihnen alles. Ja, absolut. Nee, ich glaube, das ist bei solchen Projekten ist das natürlich auch so ein Selbstläufer, dass man das voll sympathisch findet. Ja. Und wenn wir jetzt den Mike hier sitzen hätten, würden wir ihm auch Honig ums Maul schmieren. Natürlich. weil es wirklich einfach von der Grundstruktur so schön ist. Ja. Und dann tut es halt umso mehr weh, wenn du die ersten 20 Minuten schaust und dann hast du den schon großen Plot, dieses Überleben im Schnee und unser Protagonist ist plötzlich auf sich gestellt und versucht, die Hasen zu fangen. Ja. Und dann hast du halt dieses Elmer Fudd-Ding. Du hast ihn, wie er die Hasen jagt. Zwischendurch gibt es ein paar Mal die Biber schon zu sehen. Ja. So ein bisschen als Sneak Peek. Die gibt es ja auch ganz am Anfang zu sehen, weil sie die Farm kaputt machen. Genau. Aber dann hast du wirklich diese Gags, den Specht, der ihm immer an den Kopf schlägt. Ja, genau. Du hast die Eiszapfen, die runterfallen. Du hast den Wind, der das Feuer ausbläst. Und es ist halt, okay, du bist der Slapstick-Experte. Okay. Du bist vor allem der Slapstick-Konnoisseur. Du magst Physical Comedy. Total. Und du magst auch diese Repetition. Ja. Du magst, wenn Menschen leiden in diesen Dingen. Ja. Was funktioniert hier nicht? Was ist hier schlechter als bei Buster Keaton oder Charlie Chaplin? Es fehlt das Herz. Das Herz. Ja. Selbst in Slapstick, selbst wenn jemand auf die Schnauze fällt, brauchst du einen Kontext, der Herz hat. Und dieser Film hat vor allem Gags, Gags, Gags, Ideen für Gags. Aber du lachst über Leute, wenn es eine tragische Note dabei gibt. Du brauchst die tragische Note, ich kann nicht für alle sprechen. Viele Leute finden diesen Film wahnsinnig lustig. Ich finde ihn halt wirklich auch nicht so lustig, weil die tragische Note fehlt. Und die Angst im Schnee zu erfrieren, ist nicht tragisch genug? Es gibt durchaus ein paar Gags, die ich toll finde. Lass mich mal kurz versuchen zu umreißen, welche Art von Gag ich toll finde. Wenn zum Beispiel er nach diesen Fischen greift und das nicht so klappt und er dann einen Typen baut, der da für ihn steht und diese Angelrute hält und so. Beim ersten Mal funktioniert es nicht und dann hat er irgendwie noch eine zweite Angelrute, die dann, wenn die eine runtergeht, geht der Arm hoch. Ja. Und der Typ, der das gebaut hat, kommt dann an und der Schneemann macht in diesem Moment, rip, der Arm geht hoch und der Typ sagt, oh ja, hallo und winkt ihm zu. Ja. Das hat eine total herzliche Note und deswegen finde ich es total süß und witzig. Mhm. Oder wie er sich überhaupt Leute baut, die mit ihm zusammen da sitzen. Sein Schneehund, seine Schneefrau mit den Brüsten. Genau. Und die dann auch, weil er keine Reaktion bekommt, baut er halt die Reaktion ran. Ja, und er baut sich sein gesamtes Apfelwein-Imperium nach. Ne? Er baut sich den Tisch und er baut im Hintergrund diese Fässer aus Schnee und baut sich dann Leute an den Tisch, die Gläser hochhalten und sitzt an dem Tisch mit seinem Glas und freut sich total, dass er wieder Gesellschaft hat. Und das hat die tragische Note, dass er halt keine Freunde hat. Und dieses Selbst ist der Mann. Ich gucke, dass ich was draus mache und ich gucke, dass ich mir die Gesellschaft baue, die ich brauche. Das ist total süß. Ja. Und das macht die Komik aus. Und deswegen finde ich auch zum Beispiel Chaplin und Buster Keaton so toll, weil die immer eine tragische Unternote haben. Die haben immer etwas, wo du relaten kannst. Ne, wo du sagst, okay, ich kenne das, wenn man bei der Frau nicht ankommt oder wenn man irgendwie zu viel will und deswegen Sachen schiefgehen oder sowas. Ja. Und das funktioniert in diesem Film an vielen Stellen schon auch, aber eben an den meisten Stellen für mich nicht, weil da diese tragische Unternote fehlt. Da ist nicht genug Herz drin für mich. Verstehe ich. Liegt vielleicht auch tatsächlich an unserem Hauptcharakter, beziehungsweise auch am Schauspieler von unserem Hauptcharakter, der Ryland Hughes, der auch das Drehbuch mitgeschrieben hat, der nicht versucht, seine Würde zu wahren. Also was, ja, genau. Also was ich sehr sympathisch finde, auch wenn, ich lache nicht drüber, aber ich mag Buster Keaton. Ja. Und ich mag auch Charlie Chaplin. Ja. Was ganz großartig bei denen ist, dass sie Figuren spielen, die sich wirklich tollpatschig verhalten, aber die immer versuchen, ihre Würde zu bewahren. Genau. Egal ob mit diesem Stoneface oder mit diesem traurigen Blick. Ja. Und dieser Gene, den wir hier haben, der ist halt so, das ist halt ein Proll. Ist halt keine sympathische Figur, so im eigentlichen Sinne, ne? Und leidet halt auch anders als Buster Keaton und Charlie Chaplin leiden. Vielleicht, weil er nicht so gegen das Leiden ankämpft, weil er das Leiden mehr umarmt. Ich weiß es nicht genau. Ja, vielleicht. Also er nimmt den Schmerz dann ja auch irgendwann wirklich wohlwollend in Kauf, indem er zum Beispiel, das finde ich witzig, das ist was, worüber ich nicht lache, aber sehr schmunzle, dass er diese Kastanienhüllen braucht. Diese Tannenzapfen? Diesen Tannenzapfen oder was auch immer, die Dinger, die ihn pieksen. Mhm. Und dann springt er bewusst, um an die dran zu kommen in den Busch. Und du weißt natürlich, es gibt eine viel cleverere Variante. Aber es ist halt sau witzig, dass er als einzigen Weg ausgemacht hat, um an die Dinger zu kommen, um einen Baum hochzuklettern, runterzuspringen, laut zu schreien und voll zu sein mit diesen Teilen, die an seinem Körper kleben. Aber das ist wieder die Physik des Spiels, ne? Ja. Du hast einmal rausgefunden, wie das kommt. Zum Beispiel Blut und Wasser ist gleich Fisch, kommt raus. Fisch beißt an. Und das funktioniert dann nur noch auf diese eine Art und Weise. Du musst halt auch den Tannenzapfen, den er sich eintritt. Ja. Er muss auf diese ganz bestimmte Art und Weise ins Schreien kommen, damit bestimmte andere Sachen passieren. Ja. Das ist halt diese Game-Ästhetik, die ich wieder sehr interessant finde. Zu der wir gleich kommen, aber vorher Zähne. Zähne. Die Zähne von Bibern. Ja. Die Zähne von Bibern wachsen ein Leben lang. Oh. Und zwar wachsen die allerdings nicht nach vorne raus, deswegen sehen die einfach im Erwachsenenalter so aus, wie sie immer aussehen und auch im tiefen Alter. Ja. Die wachsen nach hinten in den Schädel. Oh. Die Zähne von Bibern wachsen und hören nicht auf zu wachsen und werden bis zu 10 Zentimeter und mehr lang. Ach du Scheiße. Und die formen sich so krumm in den Kopf hinein quasi. Ugh. Das heißt, wenn du einen toten Biber hast und den auseinandernimmst, siehst du einen riesigen Zahn, der tief in den Schädel reingeht. Und das, was wir sehen, was ja auch gigantisch aussieht, was rausguckt, ist vielleicht die Hälfte davon. Oh mein Gott. Wie ein Eisberg, ne, wo du sagst, du siehst nur den Top of the Iceberg. Krass. Und der Rest hängt nicht im Wasser, sondern im Biberkopf. Ugh. Okay. Videospielästhetik. Du bist kein Gamer. Ich bin kein Gamer. Ich dachte, du hast mit diesem zweiten Akt hast du viel mehr Probleme. Und der dann ja auch wirklich den Großteil des Films einnimmt. Ja. Dieses wirklich, es ist ein Grind, ne? Mhm. Er ist da, er hat sein Ziel, nämlich die Love Interest, die Frau des Pelzhändlers. Ja. Und er muss irgendwie an die rankommen und diese 100 von Bibern, das Thema kommt viel, viel später. Mhm. Dieser Film hat übrigens auch 3 Intros. Ja, genau. So, wo du denkst, what the fuck, nach einer Stunde kommt das Hundreds of Beavers Intro. Ja. Davor haben wir einmal das Apfelwein-Intro und dann einmal das Mensch versucht im Winter zu überleben. Vorspann Nummer 2, Trapping, Fur Trapping, Photoplay. Ja, ja, ja. Nach 30 Minuten. Egal, genau, wir haben jetzt erstmal, er will irgendwie den Pelzhändler für sich gewinnen und er muss jetzt diesen Pfad des Trappers, von dem er gelernt hat, nachzeichnen und Informationen sammeln. Neue Fallen bauen. Mhm. Ich find's total geil, weil ich total auf Videospiele stehe, weil gerade dieses Erkunden, Ideen entwickeln, um sich weiterzuentwickeln, daran scheitern und Fortschritte machen, das ist großartig. Das ist das, was ich an Videospielen am meisten liebe. Ja, ich muss sagen, dass ich ein kleines bisschen zu elaborierte Fallen finde am Ende, weil die dann wirklich nur noch in der Luft hin und her schwingen und hängen. Und das finde ich ein bisschen zu viel. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig, weil das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Es gibt dieses sogenannte Endgame beim Videospielspielen und dann bist du OP. Dann bist du overpowered. Okay. Und dann machst du alles fertig und das ist auch nochmal, seltsamerweise ist das dann nicht der Moment, wo es langweilig wird, sondern wo du nochmal ganz neuen Spaß an dem Spiel hast. Ich spiele, um das ganz kurz reinzuwerfen. Ja, ja. Ich mag Videospiele, die dich von Anfang an spielen lassen. Deswegen kann ich mit diesen ganzen AAA-Games von heute nichts anfangen, weil die so cineastisch sind und riesige Intros haben, ganz viele Zwischensequenzen und so weiter. Ja, ja. Ich liebe gibt das klassische Zelda zum Beispiel, Zelda 1. Das geht direkt los, du stehst auf dem Feld, hast nichts, hast drei Wege und einen Höhleneingang und los geht's. Du weißt instinktiv, okay, du gehst am ehesten in den Höhleneingang, kriegst dein Schwert und dann ziehst du los und du stirbst. Ja. Weil du hast nur drei Herzen und du bist die ganze Zeit am Sterben, weil du mit den Feinden nicht klarkommst. Und dann fängst du an, die Dungeons zu schaffen, du gewinnst Herzen dazu, du gewinnst neue Items und dann irgendwann ist der Punkt, wo du plötzlich zwei Zeilen voll mit Herzen hast. Du hast ein extrem mächtiges Schwert, du hast deine Kerze, wo du Flammen abfeuern kannst, du hast unfassbar viele Bomben und dann rast du durch dieses Spiel durch und denkst so, geil, ich bin Gott. Anderes Beispiel, nicht so klassisch, das Spiel, das ich dieses Jahr am meisten gespielt habe, Binding of Isaac, ist genau dasselbe. Ja. Am Anfang denkst du, shit, ich sterbe, ich schaffe nicht den ersten Level, du bist immer direkt tot und dann irgendwann bist du an dem Punkt, wo du so geile Waffen kriegst, dass du alles zerschmetterst, wie so eine Atombombe, die du durch die Feinde feuerst, das ist großartig. Aber wird es dann langweilig? Nein, es wird es nicht, weil du erinnerst dich, während du das dann spielst, in diesem Gottstatus noch so an den Anfang und denkst so, wow, ich hab's geschafft. Wir haben früher Pen and Paper Sachen gespielt. Ja. Du warst meistens Meister und hast uns da durchgeführt, uns als Figuren. Wer das nicht weiß, was das ist, man spielt sich selbst ausgedachte Figuren innerhalb eines nur auf dem Papier existierenden Universums. Versuch mal im Rahmen vom Podcast für Nicht-Pen and Paper Rollenspieler zu erklären, was ein Pen and Paper Rollenspieler ist. Viel Glück. Jedenfalls waren wir eine Runde von irgendwelchen Abenteurern, die am Anfang, wie das so ist, bei diesen Games auch eben keine großen Fähigkeiten haben und kein Inventar und nix. Und dann baut sich das langsam auf. Ich erinnere mich aber sehr, sehr gut daran, dass du genervt davon warst, wenn wir zu overpowered waren. Ja, aber das ist auch was anderes in der Rollenspielrunde, weil in der Rollenspielrunde hast du ja in der Regel irgendwas zwischen 3 und 10 Spielern. Ja. Und wenn du dann einzelne Personen hast, die OP sind und andere, die nicht, dann dominieren die OP-Leute das Spiel und das ist für die anderen Kacke. Okay. Und das war eigentlich immer, und das ist immer, du hast in der Runde, und das ist einfach normal, du hast unterschiedliche Spieltypen. Ja, ja, klar. Und du hast Leute, die andere Sachen am Spielen genießen. Und wenn du aber in einer Runde dann eine oder zwei Personen hast, die das genießen, OP zu sein und die anderen, die lieber die Herausforderungen wollen, dann darf das nicht zu weit auseinander gehen, sonst geht ein Teil der Gruppe unter. Okay. Und deswegen, und das ist schwierig. Also es ist was anderes, wenn du eine Gruppe hast, wo alle OP sind. Mm. Aber das ist halt, manche spielen auch einfach nicht so und wollen auch gar nicht so sein. Und, genau. Okay, verstehe. Ja. Völlig anders in meine Vergangenheit mit dir einsortiert. Okay, ja. Das heißt, auch dieser Film wird an dem Moment, wo er OP wird, nicht langweilig? Überhaupt nicht. Ich finde es ist ja auch wirklich am Schluss. Ich finde der Weg dahin, es ist einfach total geil, weil es ist wirklich Videospielästhetik. Wir haben diese Checkliste, wir haben diese Karte, die vervollständigt wird. Ne? Er zeichnet so seinen Trapperweg ein und das ist auch eine ganz einfache Zeichnung, wie du eine Videospielkarte zeichnen würdest. Ja, ja. Dann haben wir diese Einkaufsliste. Immer wieder, wenn er beim Händler ist, sieht er einmal diese 8 Boxen von Sachen, die er kaufen könnte und er braucht halt eine gewisse Anzahl an Biberpelzen oder Wolfpelzen dazu. Ja. Und dann ist es ein Hochgenuss, wenn er es schafft, sich endlich das Item endlich zu kaufen. Und wir fragen uns schon, oh krass, was wird er jetzt damit machen, wenn er zum Beispiel diese Fallen hat, diese Zähne-Fallen, diese Klappfallen. Ja. Es ist total geil. Also ich stehe da super. Ich stehe da total drauf. Ich finde das super. Ich möchte einmal reinwerfen, dass ich glaube, dass das Ganze so ein bisschen ein Kommentar oder bewusst oder unbewusst auf dieses kapitalistische, sehr amerikanische kapitalistische System ist. Jetzt wird's tiefgründig. Weil der baut sich nach und nach ein Passive Income auf, hat diese Liste, die er immer nur abarbeitet, er geht von Falle zu Falle, um seinen Passive Income abzuholen und weiterzutreiben und so. Und ich muss noch dazu sagen, dass die Liebe zu der Frau für mich ganz, ganz schlecht verkauft ist und ich weiß nicht, wie absichtlich oder unabsichtlich das ist, weil ich sie zum einen nicht überzeugend finde als Charakter, als Frau, auch als Schauspielerin nicht und seine Liebe zu ihr auch nicht mir so wirklich verkauft wird, sondern ich das Gefühl habe, dass das auch alles sehr, sehr auf der Oberfläche bleibt und nicht großartig mit Herz ist. Wie absichtlich oder unabsichtlich das ist, ist eine andere Nummer und es geht ja nur darum, wie ich das Ganze gerade sehe. Und das spielt aber dem ein bisschen in die Hände, dass es im Wesentlichen nicht um etwas geht, was mit Herz, worum es um im Herzen geht, sondern es geht tatsächlich um ein System, ein Revenue-System. Ich sammle meine Revenue an den einzelnen Stellen ein, die ich gebaut habe, um dann immer reicher zu werden. Und die Hundreds of Beavers, die eigentlich nicht nötig gewesen wären, die irgendwie zusammen zu und wie so ein Trump zu sagen, nee, ich mache noch mehr, ich brauche noch mehr. Also ich finde, wenn du in den Film Kapitalismus-Kritik reindeutest, gibst du dem vielleicht ein bisschen zu viel Tiefe. Ich sehe da drin, was ich will. absolut gerechtfertigt. Meine Aufzeichnung, ich mache ja immer meine Aufzeichnung. Ja. Und am Anfang habe ich sehr viel geschrieben und ich schreibe einmal immer so die Struktur des Films auf. Ja. Und mit der Zeit habe ich irgendwann nur noch Screenshots. Ich habe wirklich, also ich habe ein Strukturdokument, was ich in der Form noch nie hatte, einfach weil ich Screenshots eingefügt habe. Okay. Um einmal so das Gefühl, weil es ist tatsächlich vor allem auf einer Gefühlsebene für mich. Ja, okay. Wie das dann in dem Moment funktioniert, parat zu haben, dass ich jetzt drauf gucken kann und sehen kann, ich hab hier ein Bild von ihm gegen Ende dieses Trails, ja, wenn er schon ziemlich OP ist, wo er auf dem Baum sitzt mit dem Gewehr, mhm, und so sehr, sehr lässig grinst. Mhm, ich erinnere mich. Damit kann ich dieses Gefühl ganz gut beschreiben und ich sehe da nicht eine große Tiefe drin. Ich glaube auch dieses, dass die Frau so ist, ich glaube, das ist sehr viel Absicht, weil das Spiel ist mit diesen stumpfen Tropes, wo jemand eine Frau sieht und innerhalb von Sekunden auf den ersten Blick verliebt ist und dann tönt die Engelsmusik und wir sehen den Spot auf sie. Aber das ist mehr, das ist nicht Stummfilm-Trope, das ist Looney Tunes-Trope. Weil Stummfilm hat mehr, da gibt's mehr inszenatorisches Herz. Naja, wenn du jetzt die Großen nimmst, wie Chaplin und Buster Keaton so zum Beispiel, ja, aber wir haben ja in dieser Ära unfassbar viele Filme mit Liebesgeschichten, die wirklich plump inszeniert sind. Und nicht nur in dieser Ära, sondern auch durch die gesamte Filmgeschichte, ne? Dieses Liebe auf den ersten Blick. Und selbst bei Chaplin, in den ersten Filmen von Chaplin, die ersten 20 Filme sind auch nicht so richtig. Aber naja. Ich glaube, das ist einfach ein Spiel mit diesem Trope. Weil ja, also ich bin ganz bei dir. Sie kriegt keinen Charakter oder so, ne? Sie ist da, um ihn zu necken. Ich finde es ganz witzig, dass sie ihn immer so ein bisschen herausfordert. Ja. Damit spielt, dass ihr Vater so grimmig ist und ihr Vater so die beschützende Hand über sich hält. Aber wenn dann sowas passiert wie ihr Pole Dance, dann ist das so drüber, weil ich auch wirklich nicht damit rechne. Der Film ist komplett bizarr, aber rechne nicht damit, dass sie sich plötzlich auszieht und ein Strapsen steht und einfach mal an der Stange rumtanzt und wir irgendwo in den 20er Jahren Burlesque-Zeiten sind. Ja. Das ist einfach zu geil und sie haben es bestimmt nur gemacht, weil sie das kann. Ja, wahrscheinlich. Allerdings muss ich sagen, kurz vorher kommt der Gag mit dem Knöchel, was im Grunde der gleiche Gag ist, bloß aus einer anderen Ära. Ne, der Gag der 20er Jahre und dann nochmal den gleichen Gag, bloß eben 70er Jahre. Und da ist es voll kommentar, ne? Weil also jeder kennt dieses Klischee von, oh, es ist pornografisch, wenn Knöchel gezeigt wird. Natürlich. Und da hauen sie voll drauf und zeigen das einfach nur als dieses Klischee und guck mal da, Knöchel. Aber dieser eine Gag hätte mir sogar gereicht. Nee, ich meine, geil, dass Pole Dance war super und irgendwie lustig und so. Und dann der Umschnitt, weil er um die Ecke guckt, wie sie dann einfach nur ganz unschuldig miteinander ihr Händeklatschen machen. Es ist schon sehr süß. Ich finde diese bizarren Surrealen Sachen am geilsten. Ich bin riesiger Fan von dem Pferd des Indianers. Ja, es ist großartig. Das ist total absurd. Normalerweise haben wir nur einfach die Tierkostüme und die Masken und hier sehen wir das menschliche Gesicht darunter. Was es geil ist, weil du ja einmal ganz am Anfang etablierst, okay, diese Tiere sind alle einfach nur Maskottchenkostüme, Menschen in Maskottchenkostümen und du gewöhnst dich daran und dann sagst du, okay, das sind jetzt halt Biber und du hast einen bestimmten Standard dafür gesetzt. Ja. Wie werden Tiere dargestellt? Man sieht kein menschliches Gesicht. Und deswegen ist es besonders lustig, dass dieses Pferd nochmal echt crappy ist. Richtig, richtig hart crappy. Ja. Man sieht einfach diese beiden Menschen, die irgendwie sich da drunter quetschen und versuchen, ein Pferd darzustellen. Und dieses Gesicht, das in die Ferne starrt, als wäre so richtig toter Blick. Es ist so absurd. Ja. Es ist fast albtraumhaft. Es gibt diese Momente, wo du denkst, okay, jetzt hat es schon dieses albtraumhaft übersteigerte. Mhm. Und es würde auch gut in David Lynch-Film reinpassen. Das stimmt, ja. Es ist großartig. Und ich mag das, weil der Film schafft es immer mal wieder, diese Momente zu finden, wo er mich, obwohl er so bizarr ist, obwohl er so grotesk ist und so drüber und alles möglich ist, mich trotzdem nochmal zu überraschen und wow, krass, das machst du jetzt auch noch. Ja. Und das ist einfach mehrmals passiert. Und ja, total. Das ist eine extreme Stärke davon auch. Und ich muss trotzdem nochmal sagen, dass ich den Slapstick, du magst ihn nicht so, aber ich mag den Slapstick, ne? Wenn eine Person plötzlich verschwindet, wie in diesem Loch oder einfach sehr unerwartet Naturphänomene intelligent reagieren, indem sie die Windrichtung wechseln oder sowas. sowas. Einfach unerwartete Art und Weisen, wie Dinge sich verhalten oder Dinge plötzlich wie, also Gegenstände plötzlich lebendig werden und so weiter. Diese ganzen Prinzipien, die da drin stecken, die finde ich alle gut. Ich finde bloß, dass die meisten nicht gut meinen Humor treffen an der Stelle. Leider. Es tut mir so wahnsinnig leid, weil ich sehe, was da drin steckt. Aber leider hat er so eine Art von Humor. Ah, Mist. Er trifft nicht ganz meinen. Es ist nicht der Slapstick-Humor, der diesen Film gut macht, meiner Meinung nach. Es ist der Humor, der einmal eine Satire ist auf diese Filmtropes. Es ist nicht die Schuld des Slapstick. Nein, nein, nein, nein, nein. Es ist die Action. Und es ist dieser Videospielcharakter. Johannes Bieber. Biber. Haben ein besonderes Verhältnis zu Wasser, ne? Ja. Biber hassen Wasser. Biber ertragen es nicht, laufendes Wasser zu hören. Das ist mit ein Grund, warum sie diese Dämme bauen. Ach so. Beziehungsweise, sie haben diesen Trieb, diese Dämme zu bauen. Wenn Biber Wasser hören, das sich bewegt, dann werden die wahnsinnig. Es gab eine Studie, wo sie Bibern in Gefangenschaft laufendes Wasser vorgespielt haben. Ja. Die sind komplett verrückt geworden. Es gibt Geschichten von Bibern, die in Amerika, die meilenweit reisen, einfach nur um irgendwo einen Damm zu bauen, weil da noch laufendes Wasser ist, das nicht von einem Damm gehalten wird. Ist das der Grund? Ist das wirklich so ein... Also es hängt auf jeden Fall zusammen. Biber, und wir kommen noch zu dem Toilettenhumor vom Film, der ist nämlich komplett, das kann man alles debunken, was die da erzählen. Biber kacken nicht auf Klos. Surprise, surprise. Biber kacken ins Wasser. Und zwar nur ins Wasser. Biber kacken die ganze Zeit ins Wasser, weil sie Wasser nicht mögen wahrscheinlich. Und sie, laut Film pissen sie ins Wasser. Genau dort, wo jemand anders 2 Meter weiter downstream das Wasser trinken wollen. Machen sie wohl tatsächlich. Also sie pissen und kacken schwimmend. Sie paaren sich übrigens auch schwimmend. Also das vielleicht für bestimmte Sachen mögen sie offensichtlich Wasser. Und zwar so auf dem Bauch schwimmend paaren sie sich. Ja. Und mal kurz gucken. Wir haben gar keinen Tee getrunken, Chlor. Stimmt. Und auch, was dafür spricht, dass Biber kein Wasser mögen. Biber haben Wasserbrillen. Wasserbrillen? Eingebaut. Irgendwie. Alter, jetzt sie haben, aber... Sie haben irgendwie eine anatomische Funktion, die sowas ist, wie was wir eine Taucherbrille nennen würden, die sie aktivieren, wenn sie ins Wasser springen. Ich glaube dir kein Wort, das hast du dir ausgedacht. Vielleicht ist es auch so ein Citizen Needed Fall. Ich habe Fun Facts über Biber gesammelt und bei einigen, einen muss ich weglassen, weil da sagt ChatGPT, ich kann keine valide Quelle für den Scheiß finden. Was ist das für Scheiß? Jetzt will ich aber wissen. Dass angeblich Biber und Plattipusse, also diese Schnabeltiere, wenn sie sich treffen, anfangen miteinander zu tanzen in einer synchronisierten Art und Weise, um Freundschaft auszudrücken. Ich finde, wir sollten das einfach übernehmen als Fact und ihr da draußen solltet das einfach verbreiten als Fact. Ich finde es super. Glaubt einfach nicht, was ich in diesem Podcast zu Bibern sage und recherchiert für euch selbst. Das ist das, was die Verschwörungstheoretiker immer sagen. Genau, also wir haben diesen Videospielgrind, wir haben diese unterschiedlichen Tiere, die jetzt da rumlaufen. Jetzt werden nämlich auch die Biber etabliert. Ja. Hattest du ein Lieblingstier in diesem Film? Also die Biber sind so naheliegend, ne? Die Waschbären eigentlich, weil die sehr lustig auf ihrem Ast da sitzen und einfach die Beute wegfressen. Ja. Das fand ich schon sehr witzig, muss ich sagen. Das ist ein guter Umschnitt. Es gibt auch diese wirklich geilen Schnitte, wenn er die Hasen dann nach und nach fängt, dann haben wir den Hasen in der Falle und dann kommen die Waschbären, gucken kurz, Schnitt und wir sehen ihn, wie er zu der Falle geht und dann ist halt nur noch dieses Bein vom Hasen da. Ja, genau. Ich fand's total geil. Also es gibt so viele witzige Szenen, ich glaube, man schafft es gar nicht, so viele schräge Szenen, man schafft es gar nicht, das alles aufzuzählen. Um Gottes Willen. Wenn die Tochter von dem Händler den Biber auseinandernimmt und seziert und dann die Organe rausnimmt und dann haben wir dieses Biber-Kostüm da liegen und sie zieht dieses ganze Wollknäuel-Zeug raus und er übergibt sich fast und ästhetisch einfach geil umgesetzt. Ja, genau. Und ich finde, dass sie damit dann natürlich mit allem möglichen Gore-Zeug davonkommen, ohne dass mir irgendwie auch nur im Ansatz schlecht wird, weil es einfach nur noch witzig ist, weil das wirklich schön gemacht ist. Sind die irgendwo in die Schule gegangen und haben ein Skelett geklaut? Dieses Anschauungsskelett? Keine Ahnung, vielleicht. Aber das steckt in jedem dieser Kostüme drin und ich finde es super witzig. Es ist total geil. Es gibt dieses eine Skelett offensichtlich und es ist genau das gleiche, was sie immer wieder benutzen. Es ist ein menschliches Skelett in einem Biber. Ich finde es großartig. Ich finde allein schon die Idee so toll, dass sie die Biber, wenn sie gestorben sind, mit Xen auf den Augen darstellen. Ja, okay, klar, natürlich Looney Tunes und so. Ja. Wir wissen, wo es herkommt. Aber es ist toll, weil du einfach ein eindeutiges Indikator hast, okay, dieser Biber ist jetzt erledigt. Mhm. Und Es trifft es eigentlich perfekt. Sie haben, ja. Es ist nicht viel Gore drin. Ne? Also wenn wir Gore drin haben, dann ist es zum Beispiel das Wollzeug, was auseinandergenommen wird. Mhm. Die abgetrennten Gliedmaßen von den Hasen, die gefressen wurden, wenn wir nur noch die Hasenpfote sehen, mit dem Knochen rausstehen. Ja. Und das war es auch größtenteils. Und ansonsten haben wir halt auch, es gibt keine Leben- und Sterben-Logik in diesem Film. Nee, ne? Nee. Unser Protagonist überlebt krasse Stürze und wirklich wilde Sachen. Und teilweise sterben die Biber innerhalb von Sekunden, weil sie falsch getroffen wurden oder falsch geschleudert wurden. Ja. Das ist die Game-Logik, also je nachdem, was zusammenkommt. Was machst du mit dieser Szene, wo er da länger langläuft und einfach nur den Spuren entlangläuft und die seltsamen unterschiedlichen Dinge wie dieser Spielplatz für die Kinder? Der Hasenlebensweg? Ja. Was für eine witzige Idee. Wie krass. Ich fand das so sweet, aber es endet so bitter. Es endet so großartig. Das ist genau das, was ich sehen will. Das ist wahrscheinlich das, wo du sagen würdest, das ist eher Humor der 2000er oder 2010er als Humor der Slapstick-Ära. Aber da habe ich gelacht. Ja. Siehst du? Er folgt diesem Hasenweg, also er jagt diese Hasen. Dann hat diese Fährte der Erfolg, weil er verstehen will, wie die Hasen leben. Und dann sehen wir wirklich, wie Hasen groß werden. Und dann sehen wir, sieht er an der Spur, wie sie sich gepaart haben. Dann sieht er, wie sie Kinder gekriegt haben. Dann stehen da plötzlich Schaukeln rum. Ja, ja. Und dann ganz am Schluss sieht er, wie das sehr traurig, dass die beiden Elternhasen gestorben sind. Mhm. Und dann geht er weiter und dann sieht er diese beiden Kinder da stehen und sagt so, ah, Schnitt. Und wir sehen die beiden Kinder überm Feuer. Er hat Hunger. Was soll er tun? Ja, aber der Schnitt ist so gut gesetzt. Ja. Der ist wirklich, das Timing ist ganz oft so, so gut, dass ich lachen muss, obwohl ich den Gag gar nicht so richtig gut finde. Aber es ist timingmäßig so hervorragend gemacht. Wirklich viele hervorragende Timings und am besten natürlich, wenn Zeug abgeschnitten wird. Ne? Wenn nicht gezeigt wird, wie die Hasen gekillt werden, sondern einfach Schnitt und wir wissen, der Hase wurde gekillt. Ja. Ja. Und das haben wir mehrmals. Das funktioniert sehr gut. Während diese Sachen, die ich auch bei Slapstick-Humor und ich mag bei klassischem, jetzt wirst du gleich wieder sagen, das ist anders, das hat mehr Herz, teilweise wirklich anstrengend finde, vor allem alles, was mit dem Eis zu tun hat. Wir haben diesen Gag mit dem rutschigen Eis, ja, auf dem er sich nicht gut bewegen kann, auf dem sich die Biber nicht gut bewegen können. Mhm. Und wir haben sehr lange Szenen, wo Menschen in Tierkostümen versuchen, von dem Eis runterzukommen und es nicht schaffen. Ja. Und es zieht sich einfach. Und ich denke, uff. Gib mir eine Pointe. Ich glaube, beim ersten Mal fand ich es tatsächlich ganz gut. Ich glaube, die anderen Male danach waren ein bisschen redundant. Ich fand's ganz nett, als er so overpowered war, dass er im Grunde mit denen dann so Flipper? Ja, Flipper spielen konnte, genau. Dass sie dann da musste nur anstoßen und dann einer nach dem anderen geht ins Loch oder so. Aber das war ganz gut. Aber ja, vielleicht beim zweiten Mal mit dem Eis fand ich es auch ein bisschen redundant. Es gibt eine lustige Szene mit dem Eis, wo der Biber, und das ist auch wieder so eine Schnittsache, wo der eine Biber da ist, hilflos, und dann geht er hin und dann sieht er den Biber und wir haben einen Schnitt und die nächste Biberleiche. Mhm. Und auch ohne, dass groß gezeigt wird, was er tut, wie er ihn umbringt, er hat ihn dann einfach. Ja. Und dann eben auf diese Overpowered-Sache nochmal zurückzukommen, ich fand das dann wirklich tatsächlich irgendwann zu komplex, diese Fallen, die ineinander gegriffen haben und dann ihn da auch weggezogen haben, wenn er gemacht hat, um den Specht anzulocken, der dann die Falle ausgelöst hat, die ihn dann aus seiner gefährlichen Situation in der Höhle rausholt. Also da gibt's eins ins andere, um auch die Hunderte von Biber dann zu kriegen. Das ist ich weiß nicht, irgendwann war es dann doch, fand ich es ein bisschen zu viel. Was ich allerdings gut fand, war dann, wo wir dann drauf steuern. Nämlich dieser Damm, der wie dieser Turmbau zu Babel aussieht, dieses Gemälde von Bruegel oder wer das war, wo sie tatsächlich NASA aufbauen, die Biber, und ihre eigene Gesellschaft haben und ich dann rausfinde, okay, unser Bösewicht ist unser Held. Unser Held ist ein Bösewicht. Und wir haben eigentlich die Zivilisation, sind wir gerade am zerstören, die sich da aufbauen, ganz mühsam. Aber diese Gerichtsverhandlung ist großartig. Ja, ich fand aber diese Zivilisation, die sich da aufbauen, hat auch was extrem Dystopisches, ne? Weil er kommt da rein in diese Welt, wir haben diese Biber, die wirklich ihren eigenen Militärstaat haben. Und dann ist das auch so ein starker Militärstaat? Also es wirkt auf mich so und alle haben ihre Funktionen. Das wirkt so ein bisschen wie so ein Dystopia Anfang des 20. Jahrhunderts, wenn jemand gesagt hat, guckt mal, wo der Faschismus oder der Kommunismus, Stalinismus hinführen können, wo es gar keine Freiheit mehr gibt und alle ordnen sich diesem einen großen Projekt unter und niemand weiß sehr lange, was dieses Projekt überhaupt bedeutet. Ja. Aber es werden einfach Maschinen erschaffen, die sowas von Wahnsinn haben. Ne? Die Biber sind plötzlich die, eigentlich sind die Biber in dem Film die Menschen dann. Ja, ja, genau. Die, aber auch die, die Natur zerstören. Ne? Die ganze, ich meine, die Biber haben die ganzen, den ganzen Wald zerstört. Ja, das stimmt. Das ist ja auch, Biber können ja auch durchaus eine Bedrohung für Ökosysteme sein, in ihrem Drang die ganze Zeit alles abzubauen. Aber es tut mir schon sehr leid, dass er das mit der Rakete da einmal sabotiert und die wollten einfach nur zum Mond oder so, keine Ahnung. Warum wollen die Biber zum Mond fliegen? Warum will der Mensch zum Mond fliegen? Ja. Also, was? Aber die Biber wirken auf mich, als ob sie sich den Mond untertan machen wollten. Nein. Als ob sie das, den ganzen Raum beherrschen wollten. Hast du die Wissenschaftler angeschaut? Die sehen alle total knuffig und lieb aus. Ja, weil sie diese Kostüme tragen. Aber was sie mit ihm machen wollen, sie wollen aus ihm ein, okay, ich meine, das hat er auch die ganze Zeit gemacht, sie wollen aus ihm ein Biber-Kostüm dann machen. Also ein Menschenkostüm für Biber. So. Und was macht er die ganze Zeit? Möp. Auch eine großartige Szene, wenn er denkt, dass sein Trapperfreund zurück ist. Dann stellen wir fest, das ist einfach nur ein Anzug, den der Biber trägt. So böse. Aber Biber zerstören nicht nur Ökosysteme. Biber können auch wirklich wichtig sein für Ökosysteme. Und Gott sei Dank, es gibt auch Menschen, die versuchen, Biber konkret anzusiedeln, um Dinge zu erreichen in Ökosystemen. Und das ist, glaube ich, mein liebster Biber-Fun-Fact, den ich jetzt habe. Es gab 1948 in Idaho einen Beaver-Drop. Und zwar haben sie 76 Biber mit Fallschirmen abgeworfen. Was? Was? Um die anzusiedeln da irgendwo im Wald. Warum haben sie sie nicht hingebracht? Weil es günstiger war. Ach du Scheiße. Weil andere, 1948, ne, sie haben das so irgendwie, offensichtlich haben sich einige WissenschaftlerInnen damit beschäftigt und haben gesagt, nee, das ist die kostengünstigste Variante und das ist die am meisten überlebt wird. Es gibt Fotos von den Bibern, die dann in diesen kleinen Kästchen sind, wo der Fallschirm dran ist und die wurden abgeworfen. Und 1948, ne, der Sturm auf die Normandie, wo Leute mit Fallschirmen abgesprungen sind, ist noch nicht so lange her. Oh mein Gott. Und diese Kombination, also diese Kriegssymbolik, abspringen mit Fallschirmen auf ein fremdes Gebiet. Ja. Und dann hast du aber diesen niedlichen Biber in den Fallschirmen. Es ist großartig. Guckt euch Bilder an vom Beaver Drop 1948, Idaho. Oh. Fantastisch. Aber die sind dann sozusagen in Kästen irgendwie. Genau, die wurden da einfach, die waren. Okay. Also das Bild, was ich gesehen, beziehungsweise die Bilder, die ich gesehen habe, ist so ein kleiner Kasten, an dem Fallschirm hängt. Der Kasten landet, der Kasten öffnet sich und Biber guckt raus und guckt sich um. Was? Okay. Wie? Meine erste Vorstellung war natürlich, dass jeder Biber einzeln so ein... Jeder Biber einzeln? Nein, ich meine so ein Harness bekommen hat, wo dann der Fallschirm dran ist, ohne Kasten und ohne irgendwas. Und die dann so, hui! Das wäre noch niedlicher. Nee, es waren auch leider Menschen da, die Kästen aufgemacht haben, aber es gibt Bildmaterial davon und es ist wirklich niedlich. Okay. Also wenn du einen Fallschirm hast, der landet... Und guck, dann hast du einen Biber, der rausguckt. Es ist wunderschön. Okay. Aber diese Biber hier sind halt nicht niedlich. Ne? Das sind gruselige Wesen. Und was sie dann auch machen, wenn sie am Schluss gegen ihn kämpfen. Okay, ja, er macht einen Biber-Genozid. Also ich meine, eigentlich haben wir einen Genozidfilm. Ja. Spätestens, wenn die ganzen toten Biber runterregen, denkst du, was haben wir getan? Genau. Aber davor bilden die Biber ein fucking Monster aus ihren Körpern. Ja, aber auch nur, um sich zu verteidigen. Ja, what the hell? Na. Gruselige Wesen. Alles gut, alles gut. Ich bin voll auf der Seite der Biber. Hast du dir diesen Verteidiger-Biber angeschaut? Der ist doch nur knuffig. Nur knuffig. Dieser Verteidiger-Biber ist echt niedlich. Aber sie haben ihm aber auch den größten Loser gegeben, ne? Damit er auf jeden Fall verurteilt wird. Ja, das ist so super. Vor allem, weil wir ja kein Wort verstehen. Wir wissen überhaupt nicht, was sie sagen. Ja. Aber wir verstehen aus den Geräuschen sofort, dass er der schlechteste Verteidiger der ganzen Welt ist. Es ist wirklich schön. Und sein Ankläger ist großartig. Ja, ist ganz toll. Und da müssen wir zu dem kommen, was ich den ganzen Film über eigentlich als einer der großartigsten Ideen finde. Sherlock Holmes und Watson laufen die ganze Zeit durch den Film, sind an einem Tatort, am nächsten Tatort, schauen sich die Abdrücke im Schnee an und haben ihre eigene Idee davon, was hier passiert sein muss. Wohlgemerkt, Sherlock Holmes und Dr. Watson, also Biber-Kostüme und die Biber tragen Hut und Pfeife. Sehr schön. Und ein Schnurrbart, glaube ich, der eine, ne, für Watson. Genau. Ich habe es gerade visuell vor mir. Wie gesagt, ich habe sehr viele Screenshots gemacht. Aber es ist großartig, wie die immer wieder dann so von links ins Bild kommen und gucken. Und dann irgendwie ihre Schlüsse ziehen und am Ende diese PowerPoint-Präsentation halten und sagen, was sie alles glauben, was dieser Typ gemacht hat. Was für geile Interpretationen. Ne? Sie machen ihn zum Frankenstein, der irgendwelche Monster erschaffen hat. Und es ist wirklich sehr schön. Also es ist auch so Kreativität hoch 10. Ich habe ein leises Ahnen, dass ich mal irgendwann so ein Point-and-Click-Adventure gespielt habe, wo sowas eine Rolle gespielt hat, wo das ein Zitat her sein könnte. Ah, ja. Ich finde es so eine geile Idee und ich finde es so super auch executed. Also es ist wirklich toll. Und diesen Teil übrigens da in diesem Damm haben die in 3 Tagen vor Greenscreen gedreht. Komplett vor Greenscreen. Also wir haben, der Regisseur Mike hat gesagt, er hat es die ganze Zeit mit so einem Sleights of Hands verglichen, ne? Mit so einem Zaubertrick, dass sie versucht haben, Greenscreen und tatsächlich Location-Drehs und auch sowas wie Stop-Motion und so wild durcheinander zu werfen, damit der Zuschauer gar nicht bemerkt, wann was kommt und sich dadurch weniger Gedanken über die Technik macht. Ja. Und dann haben wir aber auch diesen einen riesigen Block, ne? Diesen einen riesigen Greenscreen-Block, der so eine riesige Action-Sequenz ist in diesem dystopischen Biber-Bau. Ja. Der halt wirklich sowas ist wie eine Festung eines Wahnsinnigen. Ja. Genau, Inspiration übrigens, James Bond. Ach so. Mike Cheslick hat gesagt, er ist vor allem, dafür war er inspiriert von den Bauten der James Bond Bösewichte. Er hat auch gesagt, dass Moonraker einer seiner liebsten Bonds ist. Wollte gerade Moonraker sagen, den haben wir auch besprochen. Was ich total sympathisch finde, weil Moonraker kriegt meiner Meinung nach viel zu wenig Liebe ab. Vielleicht der beste James Bond, der je gemacht wurde. Der schlimmste Film, der je gemacht wurde. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie unsere Meinung zu Moonraker ist, eine sehr frühen Episoden. Sehr weit auseinander geht. Johannes ist kein Bond-Fan und dann habe ich ihm auch noch diesen Bond-Film gegeben, der nochmal so Bond total durch den Kakao gezogen ist. Fantastisch. Auf jeden Fall haben wir dann diese Greenscreen-Szene. Ich finde, es funktioniert, weil die Action einfach geil ist. Ich finde es großartig. Ich finde es wirklich total toll. Ich liebe alles, was sie damit gemacht haben. Und es lohnt sich, der Film, durch die ganzen Sachen, die man durchgeht, wenn man eben nicht lachen kann, es lohnt sich trotzdem, allein dafür in diesen Biberdamm hineinzugehen und all diese Sequenzen, sei es die Gerichtsverhandlung, noch die Verfolgungsjagd und dieser Kampf, der dann noch stattfindet. Die Kneipenschlägerei, wie er den einen am Ende nimmt und einfach dieses Skelett da rauszerrt, um seine Macht zu demonstrieren und dann abzuhauen. Es ist so krass. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Und dann diese schrägen Forschungsanlagen der Biber mit dem Höhepunkt. Oh mein Gott, sie haben eine Rakete gebaut. Sie wollen ins Weltall fliegen. Ja. Ach, das ist schön. Es ist wirklich schön. Das gehört zu den großen Highlights für mich. Ja. Und dann tricktechnisch, also dafür, dass sie 6 Leute in Biberkostümen hatten, Szene, wo er von den Bibern verfolgt wird. Ja. Wirklich gut. Ja, ja, ja. Wirklich überzeugend. Wir haben diesen einen Moment, wo er wegrennt und alle Biber sind hinter ihm her, weil, wie gesagt, er hat den Flug in den Mond sabotiert, als er auf seiner Flucht war, und dann sind alle Biber hinter ihm her und sie bilden nachher noch dieses Monster. Ja. Und es gibt diese eine Szene, wo er rennt und hinter ihm sind Hunderte, Tausende von Bibern. Johannes, ich weiß aus unserer Vergangenheit, dass du ein After Effects-Mensch bist. Du kannst ein bisschen was mit After Effects. Dieser Film wurde mit After Effects gemacht. Es wurden 1500 Effekte zusammengeklöppelt. 1500. Ich weiß nicht, mit was für einem Rechner gearbeitet hat, damit das noch flüssig läuft, wenn er das abspielt. Unglaublich. Und er hat auch die Schnauze voll gehabt danach, ne? Der wollte nie wieder mit After Effects zu tun haben. Ich habe in meinem Leben vielleicht 2-3 Stunden mit After Effects gearbeitet. Ich will auch nie wieder was mit After Effects zu tun haben. Es kann die Hölle sein, aber es kann auch sehr zufriedenstellend sein. Ich habe viele schöne Sachen mit After Effects gemacht. Wirklich, es ist ein gutes Programm. Ich mag das. Aber es ist halt wirklich, das, was sie da gemacht haben, ist wahnsinniger Aufwand. Ja. Und die haben gedreht und am Abend hat er sich hingesetzt und hat die Sachen geschnitten und angefangen zu animieren, damit er die am nächsten Tag zeigen kann. Wie wahnsinnig muss man sein, um das zu machen? Und ich mach's halt genauso, ne? Ja. Also wenn ich drehe, bin ich tatsächlich auch nach Drehschluss noch an meinem Rechner und schneide das zusammen, um zu gucken, ob ich alles richtig habe, ob das stimmt, ob das zusammen funktioniert oder ob ich was nachdrehen muss. Und das ist aber gerade bei sowas, was er da gemacht hat, absolute Hölle, dann noch sich dahinzusetzen und zu basteln und zu animieren und zu machen. Was für eine Hingabe. Der Kameramann Quinn Hester hat gesagt, es gab manchmal so Unsicherheit, ne? Ich meine, ey, du bist im Schnee unterwegs, hast dann 3 Leute in den Hasenkostümen oder in den Biberkostümen, die sich gegenseitig auf die Schnauze hauen und denkst dann, okay, was mache ich hier eigentlich? Was ist in meinem Leben schiefgelaufen, dass ich jetzt hier stehe? Und es muss wohl unglaublich motivierend für das ganze Team gewesen sein, wenn dann Mike Cheslick kam und gesagt hat, so, das haben wir übrigens gestern gemacht, guckt euch das mal an. Ja. Und alle haben drauf geguckt und gesagt, geil. Ja. da ist was, da passiert wirklich was Gutes. Und Quinn Hester meinte, dass, also es gab dann immer so einen Moment, wo wir das Gefühl hatten, ja, okay, das funktioniert tatsächlich, was wir hier drehen. Ja. Und nach ist auch dieses Gefühl entstanden, oh wow, wir machen hier wirklich was Originelles. Mhm. Bis zu dem Punkt, wo alle, die zum Core-Team gehört haben, was wie gesagt aus 4 Leuten bestand, gesagt haben, krass, das wird wirklich ein großer Film. Das wird ein besonderer Film. Ja. Ah, und die haben natürlich die Technik vorher schon mal gemacht, ne? Sie haben ja andere Kurzfilme vorher gemacht, die auch Festivalauswertung hatten und so. Kann man sich auch, glaube ich, auf YouTube zumindest im Ansatz anschauen. Ich habe den einen Trailer für den einen Film gesehen und der sieht genauso aus. Ja. Also es ist tatsächlich After Effects heavy, grainy, schwarz-weiß Filmkamera. Also die haben eine Panasonic GH irgendwas oder was? Digitale Spiegelreflex, ne? Genau, eine digitale Spiegelreflexkamera, die Panasonic Lumix GH5, die bekannt dafür ist, dass sie so eine relativ gute Einsteigerkamera war zu Zeiten, wo die Kameras angefangen haben, also die Fotokameras angefangen haben, auch filmen zu können. Und die haben einfach nur in HD, also nicht in 4K oder sonst irgendwas, sondern nur in HD digital gedreht. Und andere Filmemacher, die vielleicht ein bisschen mehr Geld gehabt hätten, wären auch ins Studio gegangen dafür, aber die haben wirklich den größten Teil draußen, im Schnee, in der Kälte, und dann haben die extra noch Greenscreen aufgebaut für einzelne Stellen, wo was passieren musste, wo sie das brauchten, aber die konnten sich halt nicht leisten, das alles im Studio zu machen. Die hätten den Schnee dahin bauen müssen, sie hätten Bäume dahin bauen müssen. Geht ja alles nicht. Also haben sie es alles in der Kälte draußen gemacht. Und dann ist das Licht wenigstens auch da schon, ne? Also muss man das nicht setzen. Ja, aber es ist halt aufwendiger und schwieriger und kostet mehr Zeit und Nerven. Aber es hat sich voll gelohnt. Ja, man sieht's halt, also ganz am Anfang schon, wo sie wirklich auf die Kacke hauen mit diesem Apple Wine Song, und wir haben dann diese gezeichneten Figuren und wir haben die Biber, die auch mal rumlaufen, und wir haben Chaos, und dann haben wir unseren Protagonisten, der sich ziemlich verrückt bewegt und da so durchsprintet, und du hast so ein bisschen das Gefühl, okay, das sind einfach viele ästhetische Ideen und wirklich so durch den Fleischwolf gedreht. In der Form ist das Zeug einfach noch nicht so gemixt worden. Natürlich gibt es Filme, die sich an Stummfilmen orientieren und auch heute werden auch Stummfilme gedreht oder an Schwarz-Weiß-Filmen. Ja. Und es gibt Filme, die versuchen, im Realfilmformat diesen Cartoon-Style zu kriegen. Aber so miteinander kombiniert. Lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen, was der Regisseur sagt und was ich auch immer eine sehr, sehr gute Idee finde. Wenn du einen Film machen möchtest, schau dir an, welche Mittel du hast. Was kannst du tatsächlich? Ja. Nicht, was willst du gerne? Was ist dein... Also, ne, wenn du ein Produktionsbüro mit für das dir 2, 4, 8, 12 Millionen ranholen kann, hast, dann go for it. Aber wenn du diese Mittel nicht hast, das Geld nicht hast, dann guck, was dir zur Verfügung steht und welche Fähigkeiten du hast. Und er hatte die Fähigkeit After Effects, hatte aber keine Fähigkeit für Kamera. Also hat er sich die billigste Kamera geholt und hat einfach gesagt, ich halt drauf. Ich habe keine Ahnung von Kameratechnik. Ich habe keine Ahnung davon. Ich mache einfach irgendwas. Und dann hat er den Prozess halt auch erklärt, indem er gesagt hat, du musst von Anfang an den crappiest Look überhaupt etablieren. Ja. Alles, was zu gut aussieht, muss schlechter aussehen. Und alles, was schlechter aussieht, musst du irgendwie ein bisschen nach oben pushen. Und dann treffen die sich irgendwo in einem crappy Look in der Mitte. Und dann hast du hoffentlich eine Konsistenz über den Film. Und die hat er getroffen, finde ich. Ja. Er hat eine richtig gute Konsistenz gefunden. Kleines bisschen finde ich, dass der erste Song abfällt. Ah. Der ist nämlich tatsächlich qualitativ ein kleines Stückchen nur, schlechter als der Rest. Aber es ist gut, weil er ganz am Anfang festlegt, das ist übrigens das, was du erwarten kannst. That's the low point. Alles andere ist nur Upgrade. Es gibt immer wieder diese Momente, es wirkt vieles, wo man so das Gefühl hat, ja, das ist bewusst crappy, zum Beispiel auch wenn er Bäume hochklettert. Und genau. Wir sehen, er klettert nicht einen Baum hoch. Nein. Und dann gibt es aber immer dazwischen diese Momente, wo man dann denkt, oha, wo dann wirklich was technisch passiert, was über das hinausgeht, was wir da vorgesehen haben. Mhm. Ich finde auch, dass das konsistent ist. Und deswegen würde ich dir auch sehr widersprechen, dass das ein YouTube-Film ist, weil diese Konsistenz ist das, was professionell ist vielleicht der falsche Begriff, aber was Produktion mit sehr viel Herzblut von dem unterscheidet, was wir als YouTube-Ästhetik wahrnehmen, nämlich mal schnell mit der Kamera draufgehauen. Mhm. Und das stimmt mittlerweile ja auch nicht mehr. YouTube hat ja diese Produktion, wo du sagst, die sind eigentlich zu gut für YouTube. Deswegen ist es noch YouTube. Aber dann ist alles YouTube. Auf YouTube findest du auch Kinofilme. Auf YouTube findest du Kinofilme aus den 80ern, 90ern, 70ern. Dann ist alles YouTube. Aber die sind ja nicht dafür gemacht. Das ist eine typische Idee für YouTube. Nein, es ist mehr. Es ist Kino. Ja. Es ist am Ende eine lange, ja, Geschichte. Aber, ach. Es ist ein geschlossener Film, der auch reguliert auf den Anfang. Was meinst du, wenn du sagst so YouTube, dann klingt das so, als würdest du das, was früher Silliest Home Videos war, meinen. Nein. Ist, was meinst du damit? Das ist dein Bild von YouTube, weil du alt bist. Nein, es ist nicht, ich habe das Gefühl, das ist dein Bild von YouTube. Was? Unglaublich viel YouTube. Ich bin totaler YouTube-Fan. Genau. Aber was meinst du mit YouTube? Was ist YouTube? YouTube ist das Experimentierfeld, auf dem eine bestimmte Art von Humor genutzt wird, die sehr nah an der aktuellen Generation sein kann, was Kinofilme oft nicht können, weil Kinofilme einen zu langen Vorlauf haben, weil Kinofilme oft, also jetzt große Kinofilme, die nicht innerhalb von einem Monat gedreht werden, aber ein YouTube-Video kann wahnsinnig nah am Zeitgeschehen, am Humor, an der Generation, an allem Möglichen sein, weil es innerhalb von kürzester Zeit von Idee zur Umsetzung, zur Veröffentlichung sein kann. Das sind bestimmte Ideen, die diesem Vertriebsweg, in Anführungsstrichen YouTube, zugutekommen, während Kinofilme eine andere Art und Weise eines Vertriebswegs haben. Und deswegen bin ich auch tatsächlich im Kino gewesen mit einer anderen Erwartungshaltung. Und sobald ich zu Hause gesessen habe, habe ich viel mehr Spaß gehabt mit diesem Video, weil ich eine ganz andere Atmosphäre und Erwartungshaltung hatte. Aber dann gab es ja das YouTube-Ding schon, bevor es YouTube gab, weil auch in den 90ern haben Indie-Filmmacher sehr schnell Filme produziert, sehr schnell veröffentlicht. Es gab sowas wie Direct-to-Video-Veröffentlichungen. Es gab in den 70ern Filme. Aber auch die Prozesse sind länger gewesen. Aber klar, die Prozesse werden immer schneller, aber die Prozesse in der Anfangszeit von YouTube, das mittlerweile fast 20 Jahre her ist. Ja, das ist ja ein ganz anderes YouTube gewesen als heute. Genau. Das ist ja was ganz anderes. Das kannst du ja nicht vergleichen. Darum geht's ja nicht. Aber wenn du sagst, dass alles, was irgendwie experimentell oder so Rumspielerei ist, oder Rumspielerei klingt so negativ, was gespielt und experimentiert ist und ausprobiert ist und was sich große Produktionen nicht leisten können und was einen leichteren Veröffentlichungsweg hat, das gab es auch schon vor YouTube. Da war es nicht ganz so leicht wie bei YouTube, aber wie gesagt, bei YouTube war es 2007 auch nicht so leicht wie bei YouTube 2025. Genau. Ich glaube ich glaube, dass es absolut vergleichbar ist dann auch, wenn man bestimmte Formen von Experimentieren, hellen, schnellen Idee, Umsetzung, Veröffentlichung. Ich bin halt in der Zeit nicht groß geworden, deswegen kann ich dir die konkreten Beispiele nicht nennen. Aber ich nehme an, dass es sowas gibt, eine Entsprechung. Na, YouTube ist auf jeden Fall für Menschen, die gerne experimentieren und schnell Sachen produzieren und da auch rumspielen wollen und gerne unabhängig sind. Das ist natürlich voll der Segen. Ich habe das Gefühl, dass du das bei mir als negative Konnotation siehst. Ja, du bist ja voll der Boomer. Aber das ist es ja nicht. Darum geht es mir ja gar nicht. Überhaupt nicht. Nein, aber du machst es so fest, als ob durch diesen Vertriebsweg, also YouTube ist ein Vertriebsweg. Ja. Als ob dadurch erst das Ganze, diese Art Filme zu machen, entstanden wäre. Aber diese Art Filme zu machen, gibt es ja schon länger. Das will ich auch nicht. Nein. Allein wenn ich in meine Lieblingszeit, die Stummfilmzeit, zurückdenke, was sie teilweise gemacht haben, ohne dass es irgendeine Form von Vertriebsweg überhaupt gegeben hätte schon. Leute sind einfach mit ihrer Erfindung auf die Straße gegangen und dann haben ganz viele Leute ganz neugierig geguckt, was machen die da? Haben schnell irgendwas gedreht, haben das zu Hause in Anführungsstrichen im Studio bei Edison dann entwickelt und haben sich angeschaut, was sie gemacht haben. Es gab ja überhaupt gar keinen Vertriebsweg, außer dann irgendwelche Roadshows, wo das dann gezeigt wurde als Kuriosität. War das YouTube? Weiß nicht, aber diese Unmittelbarkeit hat es vielleicht gehabt, die ich meine. Wir müssen auf jeden Fall mal, ich will dir mal irgendwann einen YouTube-Film geben. Es gibt so ein, zwei Sachen auf YouTube, die bewusst für YouTube produziert wurden, die vielleicht nicht ins Kino gehören, aber die wirklich stark sind und die wirklich große Unterhaltung bieten. Damit sagst du es doch. Das gibt's, genau dieses Zwischenfeld gibt es. Wo du sagst, die gehören vielleicht nicht ins Kino, aber sie sind großartige Unterhaltung. Und da gehört dieser Film dazu. Wenn du sagst, ich glaube, was mich, glaube ich, stört, ist, dass du so an diesem Vertriebsweg weg festmachst. Weil YouTube ist eine Marke von Google, um Videos ins Internet zu bringen, wie Vimeo eine Marke von Vimeo ist oder immer. Genau. Bei Vimeo würde ich dann auch mit runterzählen. Ne? Jede Art von, aber YouTube ist halt das große Ding. Ja klar, genau. Aber das ist so ein bisschen Nutella, ist eine Nougat-Creme, ne? Ja. Aber das ist halt so der Vertriebsweg. Und das Künstlerische, das Besondere entsteht ja nicht durch den Vertriebsweg, sondern durch die Kreativität der MacherInnen. Nee, natürlich nicht. Aber was hat das damit zu tun jetzt gerade? Weißt du, was ich meine? Naja, weil du, wenn du sagst, es ist ein YouTube-Film, dann reduzierst du die Besonderheit des Films so auf seinen Vertriebsweg. Weil du die Ästhetik komplett an den Vertriebsweg koppelst. Nee, die Ästhetik hat damit nichts zu tun. Oder die Entstehung oder wie auch immer. Aber der Vertriebsweg ist plötzlich so das Entscheidende. Aber, naja, die Unmittelbarkeit, die dadurch entsteht, der Luxus, den du dadurch hast, weil du näher dran sein kannst an bestimmten Dingen und dann auch an einer Nische produzieren kannst, was andere Filme nicht so sehr machen. Netflix hat das versucht und hat das dann irgendwann nicht mehr so durchgezogen. Die haben versucht, mehr auf Nischen zu produzieren. Das haben die nicht zu Ende durchgezogen. Na, und YouTube hat versucht, da rauszukommen, weil YouTube hat irgendwann seine eigenen teuren Shows gemacht. Ja, was ich nicht den richtigen Weg finde. Ja. Aber das ist meine Meinung. Ich kann YouTube nicht sagen, wie sie es machen sollen. Aber ich fand das Tolle eben an YouTube, dass man diese Unmittelbarkeit hat und dass man Ideen und Nischen bedienen kann, die sonst nicht gehen. Na, das ist auf jeden Fall toll, dass es diesen YouTube-Weg gibt. Vielleicht ist es auch einfach, YouTube ist halt so ein großer Begriff für so eine extrem große Bandbreite an unterschiedlichen Sachen. Du findest halt auf YouTube diesen schnell produzierten Trash, genauso wie Sachen, in die unglaublich viel Entwicklungszeit gegangen ist und die nicht dilettantisch sein wollen. Ja, ich meine, in diesem Film ist ja auch wahnsinnig viel Entwicklungszeit gegangen. Der hat ja auch, wann hat der angefangen? 2018 oder so. Also, nee, gedreht hat er 2018, vorher irgendwann die Idee gehabt. Ja, und dann hat er ganz viel mit Storyboard und so gemacht. Genau, ja. Animatics hergestellt, um den Leuten zu zeigen, so übrigens ungefähr stelle ich mir das vor, und dann muss man trotzdem noch einen Haufen Zeug erklären, weil so wahnsinnig viele Ideen drin stecken. Das ist schon crazy. Ja, voll. Oh mein Gott, was ist das für eine Musik? Was war das? Wo sind wir? Ich glaube, wir wurden rausgerissen. Aber wohin? Oh mein Gott, Johannes. Ja? Ich befürchte, wir befinden uns in einer Self-Promo. Oh nein! Shit! Ganz schnell, damit wir zurück zum Gespräch können. Was müssen wir machen? Was müssen wir sagen? Wir müssen den Leuten unbedingt sagen, dass sie uns abonnieren sollen, wo auch immer sie sind. Yeah. Also auf Spotify oder iTunes, Apple oder sowas. Beam, whatever, was ihr auch benutzt. Also abonnieren und anderen sagen, dass sie uns abonnieren sollen. Auf jeden Fall. Wenn euch die Folge gefällt, gebt uns gerne Sterne, Herzchen, Daumen hoch, was auch immer euer Podcatcher anbietet. Genau, und wenn sie euch nicht gefällt, dann schickt diese Episode weiter an eure Feinde oder eure Nachbarn oder sowas. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt, wir freuen uns total über jeden Kommentar an johannes@mussmansehen.de oder florian@mussmansehen.de. Genau, schickt uns Filmvorschläge und so weiter. Boah, das... Oh, wir sind schnell durchgekommen. Ja, jetzt schnell raus. Schnell wieder zurück ins Gespräch. Biber, du hast noch einen Biber-Fact. Einen letzten. Das Wort im Deutschen ist gar nicht so, aber im Englischen, das Wort Beaver hat ja durchaus eine zweite Bedeutung. Oh, okay. Du bist offensichtlich, du guckst etwas ratlos. Beaver, der Pelz, kann auch die Schambehaarung einer Frau meinen. Oh, okay. Es gibt zum Beispiel bei Die nackte Kanone, gibt es diese Szene, wo Leslie Nielsen bei dem Antagonisten, bei dem Bösewicht ist. Mhm. Und er weiß nicht, dass er der Bösewicht ist, und die Sekretärin von dem soll Leslie Nielsen was holen, gespielt von Priscilla Presley. Mhm. Und dann geht sie auf den Speicher, um was runterzuholen, und geht so diese Treppe halb hoch, und Leslie Nielsen guckt in ihren Rock und sagt, oh, nice Beaver. Und dann sagt sie, und dann sehen wir aber als Pointe, dass sie tatsächlich so einen ausgestopften Beaver davon holt. Es gibt diesen Begriff Beaver für die Schambehaarung der Frau. Okay. Das kommt daher, dass es eine Zeit gab, nämlich Anfang des 20. Jahrhunderts, dass Menschen, Männer wie Frauen, unglaubliche Probleme hatten mit Filzläusen und sich deswegen ihre Schamhaare komplett abrasiert haben. Mhm. Ja, es gab den Trend zur Nacktheit, bevor es den Trend zur Nacktheit gab. Okay. Da unten rum. Ja. Aber damals wurde das nicht als Trend wahrgenommen, sondern, oh mein Gott, ich bin jetzt nur noch ein halber Mensch und ich finde es nicht schön, da unten rasiert zu sein. Das ist nicht mein Stil. Und dann haben sich die Schamhaarperücken genommen. Es gab Schamhaarperücken für Menschen, die sich wegen Filzläusen die Schamhaare rasiert haben. Aus Biberfell nehme ich an. Genau. Daher kommt der Begriff Biber. Und ich frage dich jetzt nicht, was deine präferierte Schambehaarung ist. Das ist ein weites Feld, über das man sehr lange diskutieren kann. Also, ich erkläre es dir. Folgendes. Echt? Ja. Aber pass auf, das ist nichts. Nein, also ich muss es noch genauer ausholen. Ah, okay. Also folgendes. Krass, Alter. Ja, Wahnsinn, oder? Ich finde das aber noch nichts. Pass mal auf. Ja. Boah, das ist zu viel Information, das will ich nicht sehen. Oh Gott. Los, setz dich wieder hin. Okay. Vom Biber zu einer Top 3. Wie wär's damit? Jingle. Unsere Top 3. Top 3, Gamification. Und offensichtlich haben wir beide das als den wesentlichen Punkt des Films ausgemacht. Und ich bin ja überrascht, dass das auch das war, was dir an dem Film gefallen doch, hat. Doch, es hat Spaß gemacht. Das, also vor allem, weil es das sonst nie so gab. Also wo siehst du das mal? Und ich hatte auch ganz große Probleme mit meiner Top 3, weil Gamification gar keine große Rolle spielt in Filmen sonst. Ja. Und deswegen ist das auch ein tolles Alleinstellungsmerkmal. Das Krasse ist, dass es gibt ja Videospielverfilmungen. Und Videospielverfilmungen haben in der Regel den Ruf, furchtbar schlecht zu sein. Und zwar vollkommen zu Recht. Ja. Weil sie versuchen, aus dem, was im Videospiel passiert, einen Film zu pressen. Ja. Und moderne Gamer werden mir jetzt widersprechen, aber ich finde, Videospiele haben bis heute, haben sie es nicht geschafft, das Niveau von Film als Medium zu erreichen, was Erzählung betrifft. Also Videospiele haben andere Stärken, aber selbst die großen AAA-Games, die sagen, aber unsere Handlung und jetzt ist es wirklich wie in einem Film. Sowas wie, und jetzt werde ich total viele Hasspostings kriegen und du wirst überhaupt nicht verstehen, warum. Es wird ganz viele negative Kommentare geben, aber so ein Spiel wie Death Stranding, okay, vor ein paar Jahren rausgekommen, wurde unglaublich gelobt wegen seiner Story. Totaler Bullshit. Das Ding würde als Film komplett durchfallen. Okay. Und das ist die Speerspitze, ne? Alle sagen, das ist der Beweis, dass Videospiele gute Handlungen erzählen können. Okay. Und auch andere Sachen, so auch sowas wie The Witcher oder Cyberpunk, wo die Leute sagen, das sind Spiele mit richtig geiler Handlung. Du guckst auf die Handlung, vergleichst die mit Handlungen von Filmen und denkst so, okay, das Medium hängt da einfach noch ein bisschen hinterher. Ah, ich freue mich auf die Hasskommentare. Endlich Hasskommentare. Und umso schlimmer, wenn dann versucht wird, diese dünnen Handlungsfäden aus Videospielen in Filmen umzusetzen. Und du hast dann was weder guter Film noch gutes Spiel ist, weil Spiele haben halt, also Spiele sind wegen was anderem toll. Auch sowas wie Death Stranding, das ist einfach nicht die Handlung, sondern ist was anderes. Und was ist mit Let's Plays dann? Let's Plays sind geil. Aber Let's Plays ist ja was ganz anderes Genre. Naja, aber es ist ja im Grunde das Spiel durchgespielt, um die Handlung einmal ablaufen zu lassen, damit du da mitgehen kannst, wie von A nach B. Ich denke an Monkey Island. Ja. Das ist, wenn du das Spiel einmal durchspielst, hast du eine komplette Geschichte, die du einmal da hinstellen kannst. Jetzt hast du natürlich so ein komplett story-driven Spiel genannt, wo es gar nicht um Geschicklichkeit geht. Weil das Interessante bei Let's Plays ist ja zu sehen, wie SpielerInnen das Spiel lernen. Na, das fand ich immer das Langweiligste daran. Ich fand das Interessanteste daran die Story der Geschichte. Und wie sie dann gut sind. Das wäre tatsächlich so eine Honorable Mention von mir. Also eigentlich, ich mag Let's Plays tatsächlich. Ja, okay. Und was ich noch mehr mag, ich bin großer Fan von Speedruns. Ah, okay. Also SpielerInnen, die versuchen, ein Spiel so schnell wie möglich durchzuspielen. Es gibt eigene Websites mit genauen Regeln, die festgelegt sind für einzelne Spiele. Okay. Es gibt unzählige Videos, die zeigen, wie ein Spiel wie das erste Super Mario Bros. Ja. Um hundertstel Sekunden verbessert wird und wo Leute anfangen, dann nochmal hundertstel Sekunden gut zu machen und nochmal Frames gut zu machen. Das ist krass. Total faszinierend. Das ist eine eigene Welt für sich, diese Speedrun-Welt. Wow. Und dann gibt es noch zusätzlich, mittlerweile, das ist vor ein paar Jahren aufgekommen, diese Tool-Assisted Speedruns, wo sie einen Roboter spielen lassen. Da würdest du sagen, das ist ja nicht das Gleiche. Mhm. Aber wo sie halt, Tool-Assisted Speedruns heißt eigentlich im Grunde genommen, du spielst ein Spiel Frame für Frame und pausierst dann immer und hast für jeden Input unendlich viel Zeit. Okay. Und kannst damit dann nochmal ganz anderen crazy Shit machen, zum Beispiel in ein Spiel andere Spiele reinprogrammieren. Oh mein Gott. Es gibt Speedrun-Videos, wo jemand zum einen mit so einem Bot Super Mario World innerhalb von einer Sekunde durchspielt, weil irgendeine Kombination eingefügt wird, aber noch viel krasseres macht, wie zum Beispiel aus diesem Super Mario World durch den Zwischenspeicher, ich kann es nicht gut erklären, sehr, sehr technisch, auf dem Modul ein Pong-Spiel zu quasi ein Pong-Spiel zu programmieren. Okay. Weil du kannst offensichtlich die Daten im Zwischenspeicher vom Spiel manipulieren. What? Und kannst dann alle Pixel hervornehmen und daraus was anderes machen, was Neues machen. Und dann gibt's quasi einfach nur durch Eingaben im Joypad. Aber ein Mensch kann das nicht, weil ein Mensch nicht so krass eingeben kann. Okay. Aber eine Maschine kann das. Krass. Die dann sagt links, rechts, A, A und dann genau in dieser Sekunde B und so weiter. Und dann entsteht in dem Spiel ein eigenes Spiel. What the fuck? Es ist total krass und es ist wirklich crazy shit. Und wenn man sich für Videospiele begeistert, macht es voll Spaß, sowas zu gucken. Okay. Zweimal im Jahr findet ein Event statt oder ich glaube sogar mittlerweile öfter Games Done Quick. Es gibt Awesome Games Done Quick und Summer Games Done Quick. Da treffen sich die besten Speedrunner des Planeten und sammeln für einen guten Zweck. Meistens ist es so Krebspräventionsforschung oder Ähnliches und spielen und sammeln dabei Spenden und dann, je mehr gespendet wird, umso mehr Spiele werden gespielt und es ist ein Erlebnis. Wahnsinn. Okay, aber jetzt haben wir hier eine Liste vor uns. Ja. Filme, die sich mit Gamification beschäftigen oder die selber Gamification-Prinzipien benutzen. Wer muss anfangen? Muss ich anfangen, damit du deinen letzten Platz hast? Muss ich immer sortieren hier. Ich würde gerne auf Platz 3 Jumanji setzen. Ich auch. Ja, wirklich? Ja. Ach, schön. Und zwar der erste Film, aber auch die Verfilmung, ich weiß nicht, wie viel es inzwischen gibt, aber es gibt eine Verfilmung, die das Reboot war, ja, mit Jack Black. Jack Black, genau. Und vor allem mit Dwayne Johnson, The Rock. Ja, Dwayne The Rock. Wrestler, Turning Actor. Genau. Und wie heißt sie? Amy Pond. Karen Gillan, genau. Gillan, egal. Gillan. Ja, großartig. Und das Remake, erstaunlich gut, ne? Ja, erstaunlich gut. Nur um das kurz zusammenzufassen, lohnt sich zu sehen, es geht darum, dass Kinder in ein Spiel hineingezogen werden. Im Original ist es ein Brettspiel, Und in der Neuverfilmung ist es einfach ein Videospiel, wo sie reingezogen werden und dann Abenteuer bestehen müssen. Und das Ganze wirkt sehr gefährlich. Also da muss man erstmal mit klarkommen und da kann man auch sterben. Hat man 3 Leben, aber das ist dann halt, es ist erstmal fuck, Alter. Es ist cool. Auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr, sehr guter Film. Und gerade das Remake hat sehr viele Videospielelemente. Zum Beispiel die Leben, die gezählt werden und auch die Herausforderungen, die gemacht werden müssen. Aber auch der erste Film ist ganz interessant, weil Gamification von Brettspiel, wir machen aus einem Brettspiel ein Abenteuer. Ja. Sie wollen Monopoly verfilmen. Nein, wirklich? Die Nachricht des Jahres. Es ist ein Monopoly-Film in der Mache und ich frage mich, wie zur Hölle, und es kann nur schlimm werden. Ja. Okay, na gut, ich bin gespannt. Du musst Platz 2 machen. Ah ja, Platz 2. Und täglich grüßt das Murmeltier. Ah, ja. Der versucht in jeder neuen Runde, die er dreht, das Spiel zu, die Physik des Spiels zu durchschauen und zu gucken, wie kann ich besser werden, wie level ich ab. Ja, cool. Finde ich einen interessanten Spin auf die Sache. Mein Platz 2 ist, und täglich grüßt das Murmeltier, auf Steroids, Edge of Tomorrow mit Tom Cruise, wo ein Soldat immer wieder, der gegen eine Alien-Invasion kämpft, immer wieder denselben Tag erlebt. Okay. Und da auch immer besser wird und dann irgendwann es schafft, die Alien-Invasion aufzuhalten. Ah. Großartiger Actionfilm, extrem gamifiziert. Schön. Ja, dieses Prinzip, was täglich grüßt das Murmeltier gebracht hat, dieses ich muss einen Tag immer wieder erleben, um das Beste rauszuholen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, könnte man gerne wieder öfter verwenden, finde ich. Also das ist ein tolles Prinzip und eine tolle Idee für einen Film. Ja. Platz 1 ist bei mir, auch wenn der Film gar nicht so 100% der Beste war, Bandersnatch von Black Mirror. Es ist eine Filmfolge. Und die haben das so gemacht, auf Netflix, dass man selbst entscheiden konnte, wie geht denn der Film weiter? Welche Entscheidung treffe ich denn? Welche Musikkassette hört die Hauptfigur? Und gehe ich jetzt rüber in den Raum oder gehe ich rüber in den Raum? Fand ich total geil. Also es ist vielleicht nicht die allerbeste Story geworden. Black Mirror hat wesentlich bessere Folgen, zum Beispiel Nosedive, das habe ich nämlich nochmal dazu geschrieben. Auch eine ganz tolle Episode von Black Mirror, wo es darum geht, dass jeder einer Art Bewertungssystem unterworfen ist, dass man soziale Punkte sammelt. Und wenn man unter einen bestimmten Punktestand fällt, weil man Leute angeschrien hat oder was auch immer, weil man sich negativ verhalten hat, anderen Leuten unsozial gegenüber, dann rutscht man sozial langsam runter und darf bestimmte Sachen nicht mehr mitmachen und wird einfach bestraft vom Staat. Und das ist so ein ganz dystopischer, böser Kommentar auf das, was tatsächlich auch in China, ich glaube danach aber erst, so ein bisschen angesetzt eingeführt wurde. Ich weiß nicht, wie das aktuell ist, das System in China, aber es gab einen Ansatz davon. Bei Black Mirror haben wir das oft, ne? Diese Gamifizierung auch. Ja, genau. Ich fand tatsächlich diese interaktive Folge echt eher so ein bisschen anstrengend. Ja, die Folge war halt nicht die beste. Es ist halt auch einfach nicht das, was ich will, wenn ich sowas gucke, ne? Und das war auch furchtbar anstrengend, weil ich habe das mit meiner Freundin geguckt und dann haben wir es zuerst verpeilt. Ach so. Weil wir es nicht genau wussten und dann haben wir gesehen, und dann ist die erste Entscheidung autogeplayt und dann war es immer so merkwürdig klarzukommen, weil wir hatten dann teilweise auch unterschiedliche Meinungen, wie es jetzt weitergehen soll. Ja, klar, genau. Und dann hast du bestimmt Zeit. Genau, und dann waren wir am Diskutieren, aber es war klar, die Zeit läuft ab, wir müssen jetzt irgendwas klicken und es war irgendwie, offensichtlich was gehört zu der Art Filme, die man eher alleine gucken will. Ja, weiß ich nicht. Oder man sagt, okay, jeder ist mal dran und darf dann entscheiden. Aber ich fand dieses, hast du denn die Bücher gemocht? Choose Your Own Adventure, wo man wirklich von Seite zu Seite springen konnte und sagen konnte, okay, es geht dort weiter, auf der Seite und der Seite. Ganz viel nostalgische Verklärung. Ich habe nämlich mir mal wieder irgendwann so eins ausgeliehen und jetzt hat tatsächlich mein Kind auch solche Bücher. Ja. Und ich habe festgestellt, die sind ganz schrecklich. Echt, ja? Ja, ich fand die als Kind auch geil. Ja, das ist richtig geil. Cool. Das war quasi so die Vorstufe vom Rollenspielspielen, ne? Ja, so ein bisschen, ja, genau. Aber wenn ich da heute drauf gucke, ist es einfach so, dass alle Wege in den Tod führen, außer einer. Oh nein. Und das heißt, wenn du das wirklich konsequent durchspielst, dann musst du einfach damit rechnen, dass du jederzeit stirbst und dann gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, entweder schummeln oder das Buch 10-mal lesen, was kein Mensch machen will. Weil aber du weißt ja irgendwann, die einzelnen Teile kennst du ja dann schon und dann weißt du, ah, okay, von hier muss ich jetzt dorthin und dann entdeckst du einen Schatz, eine Stelle, die du noch nicht gelesen hast. Ja, und das ist ein tolles Erlebnis. Zumal die Geschichten, und das ist halt auch wieder dieses Game-Ding, die Geschichten sind dann auch ziemlich dünn da drin. Ja, das stimmt wohl. Es gab noch eine Black Mirror-Episode, die hieß Metalhead, die so sehr dreckig und roh ist, wo einfach nur eine Frau vor einem Roboter Wachhund flieht, der sie jagt. In Schwarz-Weiß erzählt und einfach nur so ein sehr simpler Actionfilm. Mhm. Und das hatte auch so Videospiel-Vibes, so dieser Kampf gegen die Maschine. Mein Platz 1, Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt. Habe ich nicht gesehen. Großartiger Film. Würde dir, glaube ich, auch ein bisschen Spaß machen. Aus dem Jahr 2010. Scott Pilgrim will das Herz der Frau seiner Träume erobern und muss dafür gegen ihre Ex-Lover antreten. Und das ist alles komplett Videospiel. Nicht nur, wie er sich durch die Welt bewegt, sondern auch diese Kampfsequenzen, die einfach mal Street Fighter sind. Ach, schön. Okay, ja, den muss ich vielleicht mal angucken. Taugt der für den Podcast oder ist er dann so gut dann auch nicht? Nee, ist schon extrem unterhaltend, aber ist jetzt auch nicht, also man kann da bestimmt was rausziehen, was so Remix-Kulturen so betrifft, aber ist jetzt nicht so, dass das ein besonders tiefgründiges Werk wäre. Okay, also nach Das siebte Siegel. Von dem du ja voll begeistert warst. So ein Scheißfilm. Ich habe überlegt, ob ich es irgendwie schaffe, so Gamification-Filme zusammenzukriegen, die vor der Videospielzeit. Ja, habe ich auch gesucht. Aber so wirklich, also ich hatte überlegt, sowas wie Rocky, ne? From Zero to Hero. Ja, vielleicht. Und eigentlich so, was ich fast reingenommen hätte, wäre gewesen Queen's Gambit. Ja, aber am Ende kann man, wenn man will, jede Geschichte irgendwie in dieses Quest-Problem reinquetschen. Und sag's das hilft schon. Dann nicht. Sag's schon. Was denn? Der Heros. Die Heldengeschichte. Die Heldengeschichte, ja, okay. Einmal pro Podcast-Episode muss Johannes mit seinem Campbell um die Ecke kommen. Und Flo muss draufscheißen und sagen, nie wieder Heldengeschichte. Ach, Leute, ich hoffe, ihr konntet mit unserer Gerumble was anfangen. Wir gehen jetzt wieder zurück in den Film. Und zwar Hundreds of Beavers. Das war unsere Top 3. Johannes, ja. Hast du ein abschließendes Urteil? Also, es ist wirklich ein Film, den man nur das Beste auf der Welt wünscht. Ne? Wenn man sich die Leute anschaut, wenn man denkt, okay, die haben einfach echt eine geile Idee gehabt, die haben so lange ihre Ideen im Kopf sortiert und innerhalb von mehreren Jahren nicht ein einziges Mal gedacht, nee, das können wir nicht machen, sondern einfach durchgezogen, ja natürlich, wir haben diese Maskottchenkostüme, wir ziehen das durch, das ist geil, das ist gut, das machen wir. Finde ich sehr gut. Und auch, dass dieser Ansatz zu sagen, wir haben hier ganz viel gestoryboardet, wir drehen das und im Schnitt passiert mindestens genauso viel nochmal, ne? Alles zusammenzuschneiden und Gags überhaupt erst zum Funktionieren zu bringen und so. Das ist ein Prozess, der mir auch sehr viel sagt, weil ich halt auch viel auf dieser Ebene des alles alleine Machens arbeite. Also nicht alleine, aber so zu zweit, zu dritt, zu viert, alle Positionen abzudecken und damit aber auch so eine Nahtlosigkeit zu haben in der Idee, in der Umsetzung. Finde ich total schön. Also auch dieser Gedanke allein. Und das strahlt der Film für mich auch so ein bisschen aus. Und deswegen liebt man den Film auch auf eine Art und Weise. Auch wenn er zwischendurch ein bisschen nervt. Auch wenn die Gags nicht alle zünden. Und auch wenn man einen bestimmten Humor die ganze Zeit um die Ohren geschleudert bekommt, den man vielleicht nicht unbedingt teilt. Aber trotzdem, das ist einfach diese Ambition ist einfach toll. Es ist, glaube ich, ein Film, den man auch gucken kann, wenn man nicht auf Slapstick steht. Weil die Slapstick ist wahrscheinlich eher das schwächste Glied des Films. Und das über diesen Film zu sagen. Oh Mann. Aber dafür hat er so viele andere Stärken. Also grundsätzlich dieses Konzept, eine Satire auf alte Filme zu sein, auch ja. Comedy-Filme, aber auch auf Horrorfilme und auf expressionistische Filme. Mhm. Dieses Videospiel-Grinding habe ich in der Form so gelungen noch nie umgesetzt gesehen im Leben. Deswegen haben wir uns auch so schwer getan mit unseren Best-of-Listen. Mhm, genau. Die Action ist ganz fantastisch und es gibt so viele absurde und bizarre Momente, was aber, glaube ich, in dem Fall wirklich das Wesentliche ist, das Gefühl, was durch und durch Originelles zu sehen. Dieser Film ist wirklich eigen und dieser Film hat Remix-Charakter, aber in seiner Originalität geht er über diesen Remix-Charakter weit hinaus und deswegen kann ich mich nur anschließen. Man wünscht den Machern allein schon deshalb alles Gute, weil sie es wirklich geschafft haben, anders zu inszenieren, wie man es weder im Mainstream-Kino noch im Kunstfilm so zu sehen kriegt. Und das ist eine große Kunst und das ist vor allem sauschwer in unserer Zeit, wo mutmaßlich alles schon gemacht wurde. Ich bin total gespannt, was von dem Typen später noch kommt. Was da jetzt, der hat jetzt tatsächlich so 3 Jahre oder sowas nichts gedreht und jetzt kam mal irgendwo so ein kleines Melden, ja, es ist was in der Mache, aber ich bin gespannt, was, und ich hoffe so ein bisschen, dass er ein kleines bisschen mehr Tiefe, emotionale Tiefe auch noch entdeckt und vielleicht noch mit reinbringt. Ich wünsche mir eine Kollaboration von ihm mit dem Macher von Skinamarink. Wir haben über Skinamarink geredet und ich glaube, damals warst du auch eher so, das ist kein Kinofilm, sondern eher so ein YouTube-Film. Weiß ich gar nicht mehr genau. Der Horrorfilm, der auch so dieses sehr low-fiige hatte. Und genau. Das fände ich eine spannende Mischung. Und in diesem Film scheint das schon ein bisschen durch, dass er hat Fähigkeiten zum Horror. Er könnte einen Horrorfilm drehen. Ja. Ich glaube, das Bedürfnis ist nicht da bei ihm, ne? So. Nee, glaube ich auch nicht. Das ist ein alberner Dude, der ganz gerne einen über den Durst trinkt und sich dabei dann irgendwelche Filme ausdenkt. Ja. Der Film war ein riesiger Erfolg, ne? Wie gesagt, über 1 Million hat er mittlerweile eingespielt. Mhm. Wurde auch mittlerweile, also Streaming-Rechten wurde auch verkauft. Der ist auch schon als VOD gelaufen. Ja. Und seit einem Jahr ungefähr, im April letzten Jahres, ist er als VOD rausgekommen. Aber er hat seinen größten Box-Office-Erfolg tatsächlich danach gehabt. Also die Leute scheinen den Film auch im Kino sehen zu wollen. Und jetzt läuft er auch endlich in Deutschland im Kino. Ja. Es soll offensichtlich eine Special Edition als VHS produziert werden, was wie Faust auf Auge passt. Oder? Wie Arsch auf einmal ist, glaube ich, die bessere Metapher in diesem Fall. Ja. Ich hoffe, dass der Film auch hier richtig erfolgreich wird. Und ich glaube, es ist auch so ein Film, der durch Mund-zu-Mund-Propaganda nochmal ordentlich absahen kann. Er hat es verdient. Ja, absolut. Leute. Schön. Plor, vielen Dank, dass du den vorgeschlagen hast. Ja, vielen Dank, Johannes, dass du ihn geguckt hast. Und ich bin ja so ein bisschen sauer auf dich, dass der Vorschlag nicht von dir kam. Ja, ich fand ihn halt leider nicht so lustig. Und deswegen so ein bisschen so, Leute, euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer. Ja. Ihr seid großartig, ihr seid der Grund, dass wir das tun. Und schickt uns gerne weiter Vorschläge. Es kommen immer wieder welche an und Mails und so. Und wenn wir nicht alle beantworten, sorry, wir versuchen es. Wir kramen uns da durch und wir vergessen euch auch nicht. Wir haben Listen von Filmvorschlägen, die wir versuchen, irgendwie in den Crew von unseren Episoden einzuordnen. Ja. Aber ich glaube, nächste Woche kommt erstmal was von Johannes. Mal gucken. Wenn ihr wissen wollt, was das ist, müsst ihr jetzt noch ganz kurz dranbleiben. Dann hört ihr nämlich unseren Jingle und dann hört ihr nochmal unsere Stimmen. Und unsere Stimmen werden euch dann sagen, was nächste Woche drankommt. Das war die schrägste Absage, die ich je gemacht habe. Johannes, vielen Dank nochmal und wir hören uns. Danke, bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. Warum spreche ich eine Anleitung ein? Was jetzt als nächstes passieren wird, als ob ich mit einem Dreijährigen reden würde? So siehst du also unser Publikum. Das ist also dein Eindruck. Nein, so sehe ich es halt nicht, aber ich klinge danach, als ob ich so sehen würde. Du hast den Widerspruch nur gebracht, weil du gesehen hast, dass ich noch laufe. Was stimmt nicht mit mir? Was stimmt nicht mit dir? Warum lässt du noch laufen? Damit du dich so richtig blamierst vor den Leuten. Bis dann, ciao. Ciao. So, Plor, wir haben da noch was. Yeah, ich freue mich. Und zwar werde ich dich wieder quälen. Ich habe beschlossen, es ist lang genug her, dass wir einen Wes Anderson-Film machen. Nein, nicht schon wieder Wes Anderson. Och, Mann. Johannes, Plor, du musst so tun, als wenn es das Beste der ganzen Welt wäre. Du kennst meine generellen Probleme mit Wes Anderson und trotzdem setzt du mich dem immer wieder aus. Du gibst mir Horrorfilme, Plor. Ja, aber die sind von unterschiedlichen Menschen. Es sind okay, Wes Anderson, was steht diesmal an? Und zwar... Erinnerst du dich daran, dass er einen Oscar gewonnen hat für etwas, was er für Netflix gemacht hat? Nein. Er hat 4 kurze Filme für Netflix gemacht. Okay. Und die heißen The Wonderful Story of Henry Sugar and Three More. Und also vier Filme gemacht. Der Hauptfilm, The Wonderful Story of Henry Sugar, ist 37 Minuten lang und gar nicht der beste der ganzen Reihe, sondern die anderen drei finde ich viel geiler noch. Okay, und wie viele sind es? Vier Stück? Vier Stück. Du musst vier kurze Filme anschauen von Wes Anderson und über die reden. Oh, du gibst mir gleich vier Wes Anderson Filme. Es wird großartig, Flo. Aber wir kommen noch auf Spielfilmlänge. Wir kommen insgesamt auf Spielfilmlänge. Die sind dreimal 17 Minuten und einmal 39 oder 37 Minuten. Okay, das werde ich schaffen. Ja? Ich bin sehr gespannt. Also es gibt ja auch immer mal wieder, es gibt ja Lichtblicke in Wes Andersons Filmografie. Und es gibt nur Lichtblicke bei Wes Anderson. Und The French Dispatch fand ich auch irgendwie okay. Irgendwie okay, du kannst mir einen Popo schmatzen, der war genial. Okay, und von welcher Zeit reden wir aber nach French Dispatch wahrscheinlich dann? Wenn es für Netflix ist, ist es ja aktuell. Ja, es ist neu. Es ist vor zwei Jahren oder so. Ich kann es dir nicht genau sagen. Es ist aus dem Jahr 2024 war es. 2024, also okay, ganz aktuell. Gerade erst passiert. So. Okay. Also, freu dich drauf, tu wenigstens so. Mach ich. Ja, endlich wieder Wes Anderson. Ich freue mich so. Okay, ich habe es dir fast abgenommen. Ich entscheide jetzt, dass ich dir das abgenommen habe und mich mit dir freue, dass wir Wes Anderson nächste Woche besprechen. Also, wenn ihr mit uns zusammen die jüngste Wes Anderson Netflix-Veröffentlichung besprechen wollt, dann könnt ihr das nicht, weil wir ein Podcast sind und kein verdammter Filmkreis. Ihr macht einfach mit. Aber ihr müsst den Film auch, ihr müsst die vier Filme auch gucken, weil ja, wir werden die Hölle aus diesen Filmen rausspoilern. Genau. Und unser Podcast ist definitiv für Leute, die die Sachen gesehen haben, über die wir reden. Ja, ihr könnt auch. Also sonst guckt es euch halt nicht an und hört uns erstmal zu und dann entscheidet ihr, okay, The Swan klingt besser als The Red Catcher. Nee, andersrum. The Red Catcher klingt besser als The Swan. Und dann guckt ihr euch halt nur einen davon an oder sowas. Aber die sind wirklich alle vier absolut empfehlenswert und großartig. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Bis dann. Ciao.